Hier ist Anycast mit der, also der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hallo. Hallo. Hallo. Folge 73. Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 73 aus Berlin, Friedrichshain mit Dennis. Und Renke. Hallo. Dennis, hörst du das? Ja. Hörst du die 80er Jahre? Ja. Ich wünsche dir einen herrlich schönen Herrentag. Wie, Herrentag? Heute ist Herrentag? Denn im Patriarchat ist jeder Tag Herrentag. Ah, verstehe. Deshalb herzlich willkommen an die Hörerschaft zu dieser ganz besonderen Herrentagsausgabe. Ja. Du hast deinen Witz vergessen, den du nochmal aufsagen wolltest. Nee. Ach so. Du hast dich nur daran erinnert. Achso, ich dachte, den schreiben wir ins Intro. Achso. Oh, das machen wir. Das ist sehr gut. Da haben wir wieder Dinge verraten. Ja, aber das, wir hätten ja noch verraten können, dass das... Wobei, das schon mal, wenn man jetzt sich den Podcast anhört, hat man das Intro schon gelesen. Das stimmt. Also haben wir den Witz quasi vorher verraten. Das passt ganz gut. Ich habe erst vorgestern mit meiner älteren Tochter Zurück in die Zukunft geschaut. Oh. Ja. Fand sie gut. Hat sie, glaube ich, nicht ganz verstanden, aber fand sie lustig. In ein paar Jahren. Ja. Ah, herzlich willkommen. Tolle, tolle Serie. Der Fahnder. Kennst du? Nee, musst du unbedingt gucken. Also ich hab's nur in Erinnerung, als Kind fand ich so okay. Wahrscheinlich ist es jetzt richtig scheiße. Wahrscheinlich nicht gut gealtert, wie jede deutsche Serie. Ja, gibt ja. Gibt es deutsche Serien, die gut gealtert sind? Derek? Ja. Derek. Aber das liegt eigentlich auch nur daran, dass irgendwie gefühlt der seit 300 Jahren Dauer wiederholt. Ist dir aufgefallen, bei Derek, ja? Ich werde jetzt immer mal kurz noch hier einen Fact-Check, wo ich das lese. Also erstens, was ja bekannt ist über Derek, ja, Serie mit Horst Tappert und Fritz Wepper, der den Inspektor Harry Klein spielt, dass der Kollege Derek, also erstens spielen Morde in München grundsätzlich irgendwo in Villenvierteln, nur da. Wie, bei den sozial Schwachen gibt es keine Morde? Nein, das ist immer, die gehen immer in großen in Villen ein und aus und verhören Witwen. Und, warte mal, tatsächlich, ja. Und da wohnen auch einfache Angestellte, natürlich, ne, in so großen Villen. Aber der nächste Punkt ist, sowohl Harry, ja, der Inspektor, als auch der Stefan Derek, ja, ja, der Oberinspektor, die werden in der ganzen, im Laufe der ganzen Serie, und die lief von, ich sag's nochmal ganz kurz, ja, von 1867 1974 bis 1998, also 24 Jahre, wurden die nicht befördert. Das ist schon realitätsfern, oder? Ja, und der Harry als Inspektor hier gehobener Dienst A9, damit hat er angefangen. Und ist immer darauf geblieben. Nach der Ausbildung, ja. Also das ist schon ein Kunststück. Und er ist wenigstens auf A10 befördert worden, der Oberinspektor. Ach so. Stefan Derek. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Polizei nicht so wertgeschätzt wird, weil wir sie nicht da. Aber so langsam, wie die gearbeitet haben, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass es daran lag. Ja. Ja, so, nee, ist nur so, ist mir letztens so zugetragen worden, dass das tatsächlich so war. Und habe ich mal nachgeschaut. Stimmt, ja, richtig. Gibt's ja gar nicht. Guten Tag, Dennis. Hallo, Renke. Eigentlich wollten wir letzte Woche schon senden. Ja, und dann hatte ich einen Hexenschuss bekommen. Ja, Dennis hat jetzt Volkskrankheit Rücken. Ja, ist auch Titelblatt beim Fokus wieder. Ja? Ja. Ah, lag heute auf dem Agentur-Küchentisch. Ah, okay, auf dem Küchentisch, nicht auf dem Klo. Nee, wir haben weicheres Klopapier. Ach so, ja, okay, ja, nee, ich wollte gerade sagen, ich nehme immer den Fokus, wenn ich den sehe beim Arzt, dann klemme ich den immer so in die Rolle ein. Auf die Toilette. Naja, aber mir geht's besser. Vielen Dank der Nachfrage. Das ist, ja, darauf wollte ich hinaus. Das ist doch schön, ja. Jetzt sind wir heute, haben immer noch nicht so richtig Programm, aber hey, nee, das wird schon. Machen wir in der Reihenfolge oder willst du einfach, ich muss erstmal anfangen, also, ich habe mich heute ein bisschen verspätet. Okay, fangen wir damit an. Ja. Das hängt damit zusammen, dass ich jetzt in Potsdam arbeite. In den Quizminen von Günter Jauch. Ganz genau. In den Quizminen von Günter Jauch. Wir haben nicht mal eine eigene Kantine. Das ist schrecklich. Ja. Wie ist es mit den Temperaturen? Naja. Klimatisiert schon? Nee. Ach. Nee. Nicht klimatisiert. Das ist nicht drin. Auch wenn, also man kann das berichten an Günter Jauch. Ja. aber es gibt da so ein, was so Klimaanlagen, das ist glaube ich schon, weiß nicht, 13 Jahre alt oder so, so ein Grundsatzerlass von Günther Jauch, und der sagt, dass es nur unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen Klimaanlagen geben kann. Ach genau. So. Und das ist einfach nicht heiß genug hier. Und wenn es zu heiß wäre, dann sind vorwiegend organisatorische Maßnahmen zu treffen. Das heißt Außenjalousien. Die haben wir, das hilft aber nicht viel, weil die nicht weit genug weg sind vom Fenster. Ah, okay. Aber gut, ich meine, dafür Potsdam, ja. Ja, also fußläufig zu erreichen, kann ich immer mittags schön am See essen. Ja. Ja, ist ganz nett, muss ich sagen. Jedenfalls habe ich ja kein Auto, wie bekannt sein dürfte, oder vielmehr noch nicht, weil wahrscheinlich kaufe ich mir irgendwann mal eins demnächst, und pendel immer schön raus von Pankow nach Potsdam und zurück wieder nach Hause, und das dauert natürlich, nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Wie fährt man da? Ja, das kommt drauf an. Also ich kann irgendwie ab Pankow fahren, S-Bahn, dann Gesundbrunnen in die Ring und dann ab Westkreuz S7 und dann Babelsberg in die Tram. Okay. Und dann fährt die direkt in den Schacht. Ja. Genau, das ist die, für alle, die es interessiert, ist das die Tram 98 ein Drittel. Die muss ich immer nehmen. Die fährt direkt in den Schach, in die Quizmin zu Günther Jauch. Der ist auch morgens immer da, ne? Also wir haben keine, das ist ganz lustig, wir haben tatsächlich nicht so, also es gibt ja moderne Zeiterfassungsgerätschaften und sowas mit so Chipkarten und RFID-Tokens. So, genau, so Token, so piep und so. Nee, der ist immer da, morgens, und auch wenn man selber geht, genau, wenn er stempelt. Aha. Genau. Und du hast schon die richtige Handbewegung gemacht, das kommt man jetzt nicht sehen, der hat so Clipser, hat Dennis gemacht mit der Hand, das ist auch wie so ein Schaffner. Das ist auch extra so gemacht. Also unsere Stempelkarten sehen auch aus wie so alte DB-Fernverkehrstickets. Die hat er wahrscheinlich mal irgendwo billig geschossen. Ja. Und dann hat er da sich ein paar Nächte hingesetzt und da so ein grobes Zeitraster drauf geschrieben. Und dann schön in die Matrize, ja, und vervielfältigt. Ja. Ne? Ja. Ja, das, weil, Sparfuchs. Genau, Reichtum kommt ja in erster Linie daher, dass man gespart hat. Dass man spart, ja, ja. Genau. Ja, so. Ja, und dann fahre ich zurück und ich muss mal ein bisschen. Und normalerweise, wie lange dauert das? Morgens ein Stündchen von Haustür zu Haustür, also von Haustür zu Schacht und von Schacht zu Haustür zurück ein bisschen länger. Vom Rückweg ist die Verbindung nicht ganz so gerade, nicht so ein Stündchen, 15 Minuten oder so. Schon ein Stückchen. Also ist nicht wenig, aber ist okay. Ja. Ist okay dafür, dass ich da in dem Minenschacht arbeite. Also ich bin halt in die Künstlersozialkasse gekommen damit. Das ist das Gute. Ja. Und genau. Jedenfalls muss ich mal kurz über Potsdam erzählen und insbesondere über den Tramverkehr. Nun mag das mit der besonderen Linie zu tun haben, mit der ich in den Schacht rein und wieder rausfahre, aber ganz generell ist mir schon des Öfteren in Potsdam aufgefallen, dass der Tramverkehr so ein bisschen unzuverlässig ist. Des Öfteren schon gesehen, dass halt irgendwie so aus betrieblichen Gründen Fahrten ausfallen oder so, aber ich muss sagen, in letzte Woche und diese Woche ist es eigentlich so, dass die Hälfte bestimmt aller Rückfahrten meiner Tramstation einfach ausfallen, und heute war es so, ich kann grundsätzlich in zwei Richtungen abfahren. Die eine bringt mich zurück nach Babelsberg, da wo ich immer in die S-Bahn steige oder aus der S-Bahn rausfalle, und die andere führt mich zum Hauptbahnhof, und dann kann ich die Regio nehmen. So. Und die sind heute beide ausgefallen. Und zwar dergestalt, und das passiert öfter in letzter Zeit, dass ich einfach zu Fuß zum Hauptbahnhof laufe. Was Wie lange ich ein bisschen das? Ätzend finde. Das sind 1,5 Kilometer. Also ist auch nicht so lang. Aber nicht bei der Hitze. Das ist, ja, das ist ein bisschen unangenehm. Es ist auch nicht so übertrieben lang. Es geht schon, aber will man auch alles irgendwie nicht machen. Und deshalb werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich ein Auto kaufen müssen. Und es ist nicht so, guck mal, Pankow, ja, das heißt, den Autofahrern würde ich das sagen, ich würde dann, bin die Strecke auch schon abgefahren mit dem Auto hin und zurück. Das ist, also Hinweis, Pankow, das ist das Prenzlberg für Arme, also nur als Hinweis. Ja, aber dafür haben wir keine Drogendealer. Stimmt. Das ist mir wirklich aufgefallen, als ich hier gerade ausgestiegen bin. Das ist ein bisschen voll bei uns. Mir fallen jetzt wieder die Dealer auf, die man sonst so als Normal-Berliner irgendwie völlig aus dem Raster rausfallen lässt und gar nicht mehr wahrnimmt, aber jetzt sind sie auf einmal da. Ja. Wir sind auch mehr geworden. Oh, ich habe Jurassic World gesehen. Das lief im ZDF letztens. Und da im ersten Teil Jurassic Park aus den 90ern war es ja auch so, wenn man sich nicht bewegt, dann können die einen nicht sehen. Ist es bei Dealern auch so? Oh, weiß ich nicht. Ich möchte exakt nicht weiter was sagen, ohne dass das hört sich so einer Fettnäpfchen an. Wieso? Weiß ich nicht. Du hast den Vergleich mit Dinosauriern jetzt aufgemacht. Weil das Echsen sind, meinst du? Sind Dinosaurier Echsen? Sind das nicht Vögel? Nee, Vögel sind Dinosaurier. Ach so, so rum. Okay. Ich glaube, Dinosaurier sind eigentlich, ja, die meisten sind nur Echsen. Ach, was weiß denn ich. Jedenfalls ist die Tram sehr unzuverlässig und ich muss dann mit dem Auto halt Pankow, dann Seestraße auf die, ja, auf die Autobahn, was schon asozial ist, und dann Funkturm auf die AWUS und dann die AWUS runterbrettern. Und dann, das geht morgens, ich fahre relativ zeitig los, geht das sehr gut. Also, du hast ja eine Probewoche. Also. Probewoche habe ich gemacht, richtig. Und da habe ich immer so eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ja. Und das heißt, ich habe sogar im Vergleich zur Bahn noch was gespart. Und auf der Rückfahrt? Zeit. Und auf der Rückfahrt kommt es halt immer darauf an, wie man halt von der AWUS wieder, wieder am Funkturm. Naja. Das ist dieses Stückchen Auto, ist, Autobahn ist, glaube ich, das, also, das meistbefahrene Stück Autobahn Europas. Ist ein schrecklicher Ort. Es gibt in Berlin viele schreckliche Orte, aber die AWUS ist so. Und dann, und dann ist auch noch irgendwie gerade da, da hinten, was ist denn das? Wie heißt denn die Straße da? Seestraße runter, ist es noch Seestraße? Keine Ahnung. Jedenfalls die Strecke der M13. Oh ja, die M13. Ist komplett, wird komplett gebaut. Das heißt, da stehen auch dann alle paar hundert Meter stehen da irgendwelche Sachen auf der Straße und eine große Absperrung. Dann muss man wieder auf die andere Spur und dann ist Stau und alle sind genervt und hupen. Das ist alles unschön. Aber auf dem Rückweg, also wenn ich schnell durchgekommen bin, habe ich es auch in einer Stunde 15 geschafft, was so ungefähr auch die Tram S-Bahn-Zeit gewesen wäre. Ich bin an einem Freitag hingefahren mal, an dem da war, das war der Freitag nach Himmelfahrt, glaube ich. Ja. Und da war so wenig los, da habe ich es morgens in 39 Minuten geschafft. Das war echt nicht schlecht. Und zurück auch sehr zügig in unter einer Stunde. Das war ganz gut. Aber das ist natürlich selten. Jedenfalls wird das wohl irgendwann passieren und nicht so sehr, weil ich irgendwie Zeit sparen würde auf dem Rückweg vor allem, sondern einfach, weil es einfach unfassbar abnervt, dann irgendwie zu sagen, okay, ich time jetzt mein von der Arbeit losgehen so, dass ich irgendwie die Tram kriege. Und dann steht man da und sieht ja, die nächsten fahren in beide Richtungen erst in 20 Minuten. Dann denke ich mir, ja, hallo, was ist denn das? Das ist irgendwie eine Landeshauptstadt. Habe ich gehört zumindest. Potsdam jetzt, meine ich. Ist Potsdam Landeshauptstadt? Ja, vermutlich. Weiß nicht. Ich finde das nämlich so für Brandenburg so wenig. Küritz vielleicht. Oder Cottbus. Aus Küritz kam doch, kam da nicht irgendwie. Egal, es spielt keine Rolle. So, und das ist mir wirklich schon echt mehrfach richtig mies aufgefallen. Und ich bin eigentlich, ein schönes Wort, aber ich bin eigentlich immer sehr, sehr wohlwollend mit dem ÖPNV. Und wenn man eine Bahn ausfällt, ist mir scheißegal, weil das kommt halt die nächste und so, alles schön, alles gut. Aber das muss ich sagen, das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen, weiß ich, das nervt mich, das geht mich irgendwie an. Ich glaube, dein Problem ist, oder wie viele ist einfach, das sind einfach die Anzahl der Umstiege. Weil wenn du nur quasi nicht umsteigen müsstest, wären selbst 15 Minuten Verspätung irgendwie nicht so krass schlimm, weil wenn du da drin sitzt, bist du da drin am Ende irgendwann. Ja. Aber das ist halt dummerweise, oh nee, du musst doch diesen Anschluss bekommen und dann diesen Anschluss und dann hättest du von Anschluss zu Anschluss. Nee, was mich auch nervt ist, und da ist wohl die Abstimmung auch zwischen, wie auch immer das da in Potsdam heißt mit dem ÖPNV-Dings, wahrscheinlich sowas wie bescheuertes wie WBP oder so, wir bewegen Potsdam oder was. Übrigens, weißt du, wie das in Bielefeld heißt? Betriebe. Weißt du, wie es in Bielefeld, heißt, die Verkehrsbetriebe? Mobilitäts, glaube ich, Betriebe Bielefeld, mobil.de mit IE. Mhm. Oh, warte, weißt du, wie die Verkehrsbetriebe Potsdam heißen? Nee. VIP. Ach ja, genau, Verkehrsbetriebe in Potsdam. Oh Gott, ja, jetzt, ja. Ach, ich hatte es schon wieder verdrängt. Verkehrsbetrieb in Potsdam, VIP. So. Nee, was mich daran stört, ist, dass wenn ich in der BVG-App gucke, was ist denn jetzt los, ja, Tram fährt, dann wird nicht durchgeroutet, jedenfalls nicht immer, manchmal schon. Zielsicher, echt Potsdam, das ist der Slogan. Manchmal wird mir schon angezeigt, die Tram fällt aus. Heute wurde es mir in beide Richtungen nicht angezeigt. Und das ist einfach kacke, weil ich auch sonst einfach 20 Minuten länger im Büro bleiben könnte. Es ist nicht so, dass ich nie was zu tun hätte. Ja? Quizfragen schreiben sie nicht von alleine, da kann man auch nochmal 10 Minuten länger Hirnschmalz investieren. Und so stehe ich halt irgendwie sinnlos rum und dann könnte das sonst irgendwie auf mein Stundenkonto gut schreiben lassen. Aber wir haben einen Twitter-Account, der auf der Startseite verlinkt ist. Und da schreiben sie, wir twittern Störungen direkt aus der Leitstelle. Ist diese beendet, verschwindet die Info vom... Ach so, ach deswegen. Deswegen ist deren Twitter-Account leer. Sie löschen halt die Tweets direkt wieder. Datenschutz. Absolut. Datenschutz, ja. In der Mine gibt es auch einen... Habt ihr einen Datenschutzbeauftragten? Ja, haben wir auch, natürlich. Aber wir haben sozusagen schräg gegenüber sitzt auch jemand, der so ein bisschen Datenschutz macht. Nicht so als Beauftragter, ist ein bisschen anders. Jedenfalls, der legt immer, um einen zu ärgern, um einen gerade die Bürotour aufgelassen hat, immer so Merkzettel ins Büro. Wirklich? Ja, aber das klingt jetzt böser, als es ist. Das ist eigentlich... Das ist eigentlich mit einem Augen, das ist eigentlich mit einem Augenzwinkern gemeint. Genau. Deshalb sagen wir jetzt immer schon mit dem Brot hin und wir aufstehen. Achtung, Datenschutz. Egal. Jedenfalls ist das ein bisschen. Ist es überraschend, dass ihr Bürotüren in Minen habt? Ja. Also ich sag mal, es gibt schlechtere Arbeitgeber als Günther Jauch. Als Günther Jauch. Der legt auch schon Wert auf Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ja. Und da ist auch ein Büro. Mindestens, hier übrigens, Deckenbeleuchtung, ne? Ja. Mindestens 500 Lux. Und ein Lux war eine Kerzenlicht, oder? Weiß ich nicht. Aber das ist so der Wert. Und dann muss man noch einen Wartungsfaktor mit einberechnen. Was ist denn ein Wartungsfaktor? Ja, ja, pass mal auf. Die Lampe wird ja auch schmutzig mit der Zeit. Ach, das ist, sie verliert an Helligkeit irgendwann. Richtig. Und erst am Ende des Wartezyklus, also wenn das Ding gewartet wird, darf es 500 Lux nicht unterschreiten. Das heißt, die muss eigentlich heller sein. Nein, Wie hoch ist der Wartungsfaktor? Vielleicht ein Lux pro Monat? Ja. Nee. Das weiß kein Mensch. Das wird überall unterschiedlich berechnet. So. Ach so. So viel. Das war eine Fangfrage. Ja, richtig, richtig. So war das. Genau. Ja, was wollte ich noch erzählen? Genau. Und jetzt habe ich mir auf dem Rückweg hierher, Dennis hat noch ganz lieb gefragt, ob ich noch was essen will. Hab ich gesagt, ja, ich habe Ratatouille Reistopf fertig gemacht. Ich habe jetzt da irgendwie genug Zeit und hol mir was. Und dann hab ich mir hier bei Scoom, kennst du Scoom? Ja, die haben auf dem Ostkreuz, auf diesem Bahnsteig jetzt, ja. Das ist so eine riesige Filiale aufgemacht. Ja, das ist irgendwie so, wir verkaufen Reisezeug, Reisefressen. Aufbackwaren jeglicher Art, haben aber auch so Wraps. Und sowas, und da habe ich, das kenne ich, weiß nicht, da habe ich das erste Mal, nee, gar nicht wahr, habe ich schon gegessen, als ich noch im Bundestag gearbeitet habe, goldene Zeiten, das ist schon ein bisschen her, 5 Jahre oder so. Jedenfalls, da habe ich da mal gegessen und die ploppen irgendwie immer mehr auf, die sind so orange, hier in Berlin, überall irgendwie verbreitet, und da habe ich gesehen, Wrap Falafel, dachte ich, ach, das ist ja gar nicht schlecht, und da, liebe Scoom, müssen wir jetzt mal drüber reden. In der Tat war das auch für so ein Wrap, dass man sich mal so am S-Bahnhof schießt, gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Frische, gesunde Snacks, Bio-Fairtrade-Coffee haben sie. Ja gut, Bio-Fairtrade gesund, ist jetzt, ne, aber lecker muss es sein. Sie haben keinen Wikipedia-Artikel. Was ist das denn? Ja, nicht relevant genug. Oder, nee, warte, das kannst du so gar nicht beantworten. Vielleicht sind hier eine Unterkategorie unter ihrem Mutterkonzern. Ich schau mal. So. Sogar hier der Nährwert angegeben, ja? 400 Gramm hat der Dings. Oh ja. Und der durchschnittliche Nährwert von Falafel ist 142 Kilokalorien pro 100 Gramm. Jedenfalls schmeckt ganz lecker, aber da ist überhaupt keine Soße, Creme Fraiche. Ich meine, der soll jetzt vegan sein, gut, aber da kann man ja auch irgendwas drüber schmeißen. Oder so ein bisschen, das war alles so trocken, Kinder, das geht so nicht, da müssen wir dringend nacharbeiten. So. Das zu dem Thema. Das, ich wollte mal kurz über Potsdam und dann das Essen da erzählen. Ach so, habe ich noch was? Nee, das war es eigentlich. Ihr merkt schon, die Themenliste ist heute prall. Ja, sehr, sehr kurz, ja, ja. Sollen wir aber weitermachen? Willst du was Lustiges? Ja. Komm, du hast, wir haben darüber gesprochen. Ja. Und dann habe ich es aufgeschrieben und ich finde es, wenn ich jetzt gerade wieder lese, viel zu lustig. Ja. Und zwar hast du irgendwie jetzt rausgefunden, der Kontext ist ja egal. Behörden dürfen nicht beleidigt werden. Genau, und zwar habe ich, wir fangen mal an mit dem Strafrecht. Grundsätzlich ist es so, es gibt so verschiedene Arten von von Delikten. So, ja. Es gibt so Sachen, die sich gegen. Oh, Kapitaldelikte. Ja, die meine ich jetzt nicht. Das ist aber keine richtige, also kann man so nennen, das ist aber eher, würde ich sagen, kriminologischer Begriff. Ach so. Also, aber mir geht es jetzt ums Recht. Da gibt es sowas wie sozusagen Delikte, die sich gegen die Person richten. Beleidigung zum Beispiel. Ach, richten sich gegen die Person? Da geht es um die persönliche Ehre, um Ehre, die genau. Geschützt werden soll. Ja, aber persönliche Ehre. Ehrendelikte. Eigentlich, deshalb stellen wir das mal kurz nach hinten. Ja. Oder aber ganz klar, Totschlag, Körperverletzung. Da geht es um das Leben oder sozusagen die körperliche Unversehrtheit von Personen, einzelnen Personen. Dann gibt es noch sowas wie abstrakte Gefährdungsdelikte. Was kann man sich darunter vorstellen, Dennis? Abstrakte Gefährdungsdelikte. Ja. Irgendwas mit Terrorismus. Ja, nee. Also man erzeugt eine abstrakte Gefahr. Ja. Ja, die sich aber nicht unbedingt in der sozusagen persönlichen Rechtsverletzung von Einzelnen irgendwie tatsächlich darstellen muss. Aber du meinst jetzt nicht Volksverhetzung damit, oder? Nein. Nein, das ist noch was anderes. Das schieben wir jetzt mal außen vor. Das sind so besondere Sachen. Aber abstrakte Gefährdungsdelikte sind sowas wie hier, guck mal, Gefährdungsdelikt, was gibt's denn hier so Schönes? Naja, Trunkenheit im Verkehr, ja? Ach so. Ja, genau. So. Oder auch die Bedrohung, und jetzt spielen wir mal so langsam wieder den Dings zurück zu diesen, also Bedrohung heißt immer, nicht alle, jede Bedrohung ist strafbar, Drohungen können als Nötigung strafbar sein, eine Bedrohung als solche im Wortsinne ist strafbar, wenn man jemanden ein Verbrechen androht beispielsweise, also ich bring dich um, das wäre eine strafbare Bedrohung, oder aber wenn man sagt, ich spuck dir ins Gesicht, dann ist das keine strafbare Bedrohung, weil das nur ein Vergehen wäre, ins Gesicht spucken wäre so eine sogenannte tätliche Beleidigung. Aha. So, also, jetzt gehen wir wieder an die Beleidigung zurück. Da denken wir jetzt mal drüber nach. Beleidigung, was kann das denn sein? So, was sollen wir mal vorlesen? Kein abstraktes Gefährdungsdelikt, sondern da geht es um die persönliche Ehre. Ja, ich nenne dich Arschloch oder Dummkopf oder so. Das ist deine persönliche Ehre verletzt. Und dann sagt der Gesetzgeber, naja gut, aber die Beleidigung, das sind ja im Regelfall, ist es ja so Kleckerkram. Das heißt, wir ziehen eine Schranke ein und sagen nicht jede Beleidigung, weil normalerweise, wenn sozusagen Polizei oder Staatsanwaltschaft irgendwas irgendwie zur Kenntnis bekommen, Strafanzeigen, dann müsste es ermittelt werden, ja, das muss ausermittelt werden, und wenn sozusagen eine hinreichender Tatbedarf versteht, also eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Verurteilung, dann muss Anklage erhoben werden. Klammer auf, da gibt es dann noch, eventuell kann man noch Sachen gegen Geldauflage einstellen und so weiter, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht, Klammer zu. Das ist der Regelfall. Ausnahme bei sogenannten Antragsdelikten. So, dann gibt es die relativen Antragsdelikte, das lassen wir auch mal weg, aber es gibt die absoluten Antragsdelikte, wie zum Beispiel Hausfriedensbruch und Beleidigung. Und da ist es so. Das heißt also, bei Hausfriedensbruch ist es so, da muss wirklich aktiv angezeigt werden. Du musst, genau, nicht angezeigt. Anzeigen heißt einfach nur jemanden in Kenntnis setzen darüber, dass was vorgefallen ist. Warte, ist Anzeige und Strafantrag stellen dasselbe? Nein. Ah. Richtig, ja. Genau. Okay. Also Strafanzeige heißt letztlich nichts anderes als, hier, hallo, ich möchte mal kurz anzeigen. Ja. Da ist was vorgefallen. Okay. Und das löst sozusagen vom Gesetz her schon aus, aha, ich als irgendwie Staatsanwaltschaft oder Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft, also Polizist oder Polizistin, muss jetzt losermitteln. So, jetzt ist hier die Justiz gefragt, oder beziehungsweise die Strafverfolgungsbehörden sind gefragt. Strafantrag bedeutet, da musst du noch sozusagen deinen Willen zum Ausdruck bringen, dass du das jetzt verfolgt sehen möchtest. Aha, okay. Dann gibt es sozusagen noch den Strafantrag im technischen und untechnischen Sinne. Das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen. Da gibt es teilweise sind Gesetze schlecht formuliert, deshalb kann Strafantrag auch was anderes bedeuten als gemeint ist, aber wir wollen uns jetzt auf diesen Strafantrag hier beschränken. Und der heißt, ich zeige ein Strafverfolgungsinteresse, ein Willen an. Und nur dann, wenn das erfüllt ist, ist beim Hausfriedensbruch oder bei der Beleidigung zum Beispiel so, nur dann dürfen die überhaupt erst ermitteln. Selbst bei öffentlichem Interesse? Genau, das sind die sogenannten relativen Antragsdelikte. Okay. Da geht es bei dem, wenn die Strafverfolgungsbehörden das besondere öffentliche Interesse, nicht das öffentliche, sondern das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejahen. Da gibt es dann in der RIST-BV, das sind die Richtlinien fürs Bußgeld und Strafverfahren, glaube ich, gibt es dann so Hinweise, wenn irgendwie, keine Ahnung, mit Ellenbogen ins Gesicht, und nein, es ist abstrakter gefasst, aber da gibt es so Hinweise, wann das anzunehmen ist. Zum Beispiel, wenn jemand vorbestraft ist, einschlägig, dann sagt man, okay, wird das verfolgt. So, wird aber auch bundesweit durchaus unterschiedlich gehandhabt, ja. Also in Hamburg werden Körperverletzungen einfach gerne mal eingestellt. Wenn das sogenannte Milieustraftaten sind, wird dann gesagt, ja gut, das ist kein öffentliches Interesse. In Berlin sagt man eher, naja, wenn das so Milieustraftaten sind, die sich gegenseitig auf die Nuss hauen, dann müssen wir da aber schon hier einschreiten, weil sonst ufert das aus. Gibt einfach so unterschiedliche Linien da. Zurück zur Beleidigung. Ohne Strafantrag, keine Strafverfolgung. Dann ist auch relativ klar, warum sollte sich der Staat da irgendwelche Mühe geben, wenn sich Leute gegenseitig beleidigen. Genau, das ist so. Und wenn das wirklich so dringend ist, dass der Geschädigte oder die Geschädigte meint, da muss jetzt was passieren, dann halt hier Strafantrag binnen 3 Monaten so, und dann geht's ab. Innerhalb von 3 Monaten, okay. Genau. Klammer auf, bei der Beleidigung wird meistens auf den Privatklageweg verwiesen, auch eine sehr lustige Besonderheit des Strafprozessrechts, müssen wir jetzt aber nicht erörtern. Da ist man nämlich, muss man selber Staatsanwalt dann sein, als Staatsanwalt auftreten. Ah. Völlig komplett gaga, da muss man auch eine eigene wie so eine Anklageschrift, muss man sagen. Wirklich? Ja, es ist komplett. Und auch Zeugenladen und so ein ganzen Käse. Also muss alles wie ich sagen. Ich Ach, du machst einfach Zeugen, du machst den Job der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen. Egal. Macht, passiert, kommt in der Praxis so selten vor. Egal. Und dann. Mal kurze Frage, ja. Aber das hört sich wirklich nach einem Fremdkörper im Rechtssystem an. Und zwar, ich war heute auf der Bundestagsanhörung, ja. Und ging um Barrierefreiheit und Verbandsklagerecht, und da war halt dieser BDA-Vorsitzende, also Verband der Deutschen Arbeitgeberverbände, und er meinte so, also war gerade schon so, ja, Verbandsklagerecht, das ist ein Fremdkörper im deutschen Rechtssystem, wir lehnen das ab. Und okay. Ja, aber das, da muss man ihm aber schon, also vom rein juristischen, das ist nicht, ich würde sagen. Warum ist es ein Fremdkörper? Nicht so klug. Gesetz steht, ist es doch kein Fremdkörper. Es ist aber nicht klug formuliert von ihm und ein bisschen dumm, das so öffentlich zu äußern, wenn ich das mal bewerten darf. Aber also allein aber sozusagen juristisch betrachtet ist das so. Ja, aber es ist doch im Recht vorgesehen, das Ding. Dann, wenn man das da reinsetzt, ja, aber das ist ein Fremdkörper deshalb, weil es ein Ausnahmefall ist. Ein absoluter Ausnahmefall, wenn man das vorsieht. Ein Verbandsklagerecht. Der Standardfall ist, du darfst nur bei persönlicher Betroffenheit klagen. Genau. Das heißt, und das schließt ganz, es ist ganz eng. Entweder wenn du zum Beispiel im Verwaltungsrecht gegen eine Behörde vorgehst, die irgendwas von dir will, oder du willst was von der und kriegst es nicht. Das kann sich auf Dritte erstrecken. Bei Baurecht. Dein Nachbar will irgendwas baurechtswidrig dahinstellen und deine Bude verschatten oder so. Dann kannst du dagegen vorgehen. Oder der kriegt eine Baugenehmigung und da steht drin, ja klar, darfst du hier das 20-stöckige Hochhaus hinbauen. Ja, aber stopp. Aber ja klar, persönliche Betroffenheit. Aber wenn irgendeine Behörde in der Umwelt rumfuscht, dann habe ich ja erstmal keine persönliche Betroffenheit. Ganz genau. Deshalb gibt es auch im Umweltrecht gibt es solche Verbandsklagerechte. Das hat man dann irgendwann eingeführt. Das ist aber eigentlich nicht so vorgesehen. Okay. Und auch im Zivilprozess ist auch so. Da kann nicht einfach jeder hinklagen, so, hier, der hat den aber scheiße behandelt, sondern nein. Du musst da aktiv bzw. passiv legitimiert sein. Egal. Das ist schon rechtlich gesehen ein Fremdkörper, muss man so sagen. Aber das heißt ja nicht, dass er deswegen schlecht sein muss. Also das ist sozusagen keine, das ist eine juristisch-sachlich korrekte Darstellung der Lage. Aber nur weil das, also das ist halt keine, das ist halt, man kann halt auch nicht sagen, so, weiß ich nicht, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Das ist nur, das ist ein Fernseher und den lehne ich ab. Viel besser, so ungefähr. Viel besser war, als es ging darum, ob auf die Privatwirtschaft Barrierefreiheitsauflagen getan werden. Und er meinte so, ja, und nach einer Studie von irgendwann bla bla bla, das würde 3 Milliarden kosten. Das lehnen wir ab. Und aufgehört das Statement. Ja, und dass es 3 Milliarden kostet, ist kein Argument dagegen. Aber wen und warum und wie viel? Und wie und wann? Ja, genau. Nö, kostet Geld? Zeitraum? Nö, haben wir nicht. Ja. Gut. Zurück zur Beleidigung. Dann gibt es bei der Beleidigung noch was ganz, ganz Besonderes. Da kann nicht nur der oder die Geschädigte den Strafantrag stellen, ja, sondern. Ah, jetzt kommen wir zum Jetzt kommen wir Pudels, langsam, jetzt gehen wir langsam dahin, sondern da sagt der Gesetzgeber. Das ist auch Pudelsfell? Das Pudelskern. Pudelskern. Warum will man Kernpudel? Weiß ich nicht, habe ich einen Deutschlandkarr gehabt oder was? Nee. Ach so. Eben. Du hast keinen Deutschlandkarr? Nee. Achso, ich auch nicht. Hättest du gedacht, ich hätte einen Deutschlandkarr? Ja. Warum das denn? Du bist Jurist? Ist doch Quatsch. Achso. Politik und Englisch. Achso. Und meine ehemalige Englischlehrerin hat. Ist aus Faust auf jeden Fall. Also, ja, das hätte ich dir sagen können, aber Ich weiß nicht, warum das so heißt. Nee, weiß ich auch nicht. Und als wir in der 11. die LKs gewählt haben und meine in der 7. Oh, es gibt einen erklärten Artikel auf t-online.de. Meine Englischlehrerin, die mich in der 7. und 8. Unterrichtet hat, von anderen gehört hat, dass ich auch einen Englisch-LK gewählt hätte. Gesagt, Renke, war ein Englisch-LK, der kann doch gar kein Englisch. Naja. Im Abitur habe ich meine beste Englischversuche. Anderes Thema. Ja. So. Was ist jetzt mit des Pudelskern? Da steht auch nur, dass das die Wahrheit, also Kern der Wahrheit und so. Gut. Wie auch immer, kann man ja kommentieren, wenn man das besser weiß. Bitte. Ja. Da sagt der Gesetzgeber jetzt, pass mal auf, wer wird denn immer so beleidigt, ganz gerne? Wir kennen diesen, es gibt ja diesen quasi, dass die Volksglauben, dass es diese Beamtenbeleidigung gäbe. Genau. Also es ist eine quasi extra Straftatbestand sein. Genau, es gibt es in einigen Rechtsordnungen, gibt es auch, in Deutschland gibt es das nicht. Das ist eine Beleidigung. Ja. Fertig aus. Nur ist es einfach nur so, wenn du den Polizisten doofes Schwein nennst, dass er dich definitiv anzeigt. Ja, der hat halt den Notizzettel irgendwo in der Brusttasche. Ja. Und den holt er mal kurz raus, dann werden die Personalien festgestellt und dann geht das dann in der Wege. Es ist also ganz schön blöd, das zu tun. Dafür, bietet uns dafür aber eher lustige Tabellen, in denen Beleidigungen gegen Euro aufgerechnet werden. Das stimmt. Ist eine so schöne journalistische Schreibkategorie. Ja, und ist völliger Quatsch, natürlich, muss man auch dazu sagen, weil das, also da gibt's zwar so Sachen, an denen man sich so ein bisschen langhangelt, aber man kann das alleine schon deshalb, weil wenn es wirklich zu einem Urteil kommt und es da um nachher um Tagessätze geht, die zu zahlen sind, dann ist die Tagessatzhöhe, ja, bemisst sich am Einkommen. Natürlich. Ja, das heißt, wenn jemand Arschloch sagt, gibt es dafür meinetwegen eine gewisse Anzahl an Tagessätzen. Da, das ist so Land auf, Land ab, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber wird sich irgendwo einpendeln in ganz Deutschland. Und die Tagessatzhöhe bestimmt sich dann im Einkommen. Das heißt, der Harzi, der zahlt natürlich viel weniger als jemand, der halt irgendwie, weiß nicht, 20.000 Euro im Monat verdient. Am Ende, obwohl er das Gleiche gemacht hat. Warum? Weil die Tagessatzhöhe sich nach dem Einkommen bemisst, sodass halt der mehr hat, auch mehr zahlen muss, damit es allen gleichmäßig wehtut. So die Idee, grob. Gibt es ein Bild? Bildartikel, was kosten andere Beleidigungen? Ja. Dumme Kuh, 300 Euro. Du Wichser, ja. 1000 Euro. Oh, lass mich mal raten. Oh ja, lass mich raten. Schlampe. Oh, das ist, Schlampe, das ist schon, also ich würde sagen 500 Euro. 1900. Boah, krass. Alte Sau. Ey, das kann ich so, das sind 600 Euro. 2500. Alte Sau. Ja. Warum auch immer. Tagessätze, du weißt es. Ja. Die Zunge rausstrecken, wie viel ist das wert? Ja, das ist lächerlich, 300. 150. Was haben wir noch hier Lustiges? Oh, die Scheibenwischer-Geste. Also, ui, ui, ui, ui. Das kann ganz schön teuer werden, weil das nämlich darauf schließen lässt, dass man den Gegenüber für komplett gaga hält. Also, ja, ich geistig unzurechnungsfähig, da würde ich auch mal direkt sagen, 2000 Euro. Tausender. Oh, der Stinkefinger. Der ist teuer. Wie der viel? Kostet bestimmt 5000. 4000. Ja. Also, aber das ist ja auch Quatsch, ja, wie gesagt. Also, man kann es halt nicht vergleichen, weil das sind keine... Es ist keine Ordnungswidrigkeit. Oh, oh, sehr schönes. Am liebsten würde ich Arschloch zu dir sagen. Ja. Also das Plusquamperfekt, wie, ja, heißt das, wie heißt die? Kommt rüber, das heißt, passiv. Ja, was auch immer. 1,6. Ja, also das taugt halt nicht, weil das würde, ja, nur taugen, wenn die alle gleich viel verdienen. Ja, ja. Egal. Zurück zum Strafantrag. Wenn, also was halt oft beleidigt wird, sind öffentlich Bedienstete. Ja. Polizisten, keine Ahnung was, Leute, die hier in der Parkraumbewirtschaftung tätig sind. Und was machst du so beruflich? Ich bin in der Parkraumbewirtschaftung tätig. Ja, genau. So. Das ist auch, aber ehrlich gesagt, von allen Uniformen, die der Staat so kennt, sind das tatsächlich die lächerlichsten. Ganz geil ist ja, einige Länder nennen hier ihre Ordnungsämter, zumindest die im Außendienst tätig sind, Stadtpolizei. Das, ja, das klingt immer dann total albern. Das ist in Polen so. Keine richtige Polen. Polizei. Ja, aber die haben ja auch sozusagen generell ein anderes Rechtsverständnis. Ja. Aber hier ist ja irgendwie so Stadtpolizei, was soll das denn sein? Ach, das ist auch in Deutschland, oder? Ja, das gibt es tatsächlich. Stadtpolizei. Das ist albern. Ja. Und weil die denken, Ordnungsamt klingt nicht heiß genug, oder was? Aber ich muss also ehrlich sagen, also ich persönlich habe mehr, wenn ich das sehe, habe ich mehr Angst vor dem Wort Ordnungsamt, ja, als vor Stadtpolizei. Egal. So, da sagt man jetzt, wenn halt hier so, keine Ahnung, die Polizistin B schreibt ein Knöllchen, weil der Verkehrssünder C mit seinem 7er BMW auf dem Behindertenparkplatz steht und nichts ausgewiesen hat. Ja. So. Auch wenn man anderes vermuten wollte. So, genau. Der kommt dann also wieder. Ja. Jetzt hast du natürlich alle Menschen mit Behinderung beleidigt. Stimmt, Entschuldigung. Der kommt dann wieder und pöbelt an und so, du dumme Schlampe. Lass das, du kümmere dich um die richtigen Verbrecher oder irgendwie sowas. Ja, dann darf sie den Strafantrag stellen, aber auch ihr Dienstvorgesetzter. Also so quasi sowas wie Dienstherr, nicht so ganz, aber so ähnlich. Das ist so hierarchisch angesiedelt. Ich muss dann nach dem jeweiligen Beamtengesetz gucken und innerhalb der jeweiligen Behördenorganisation, wer jetzt genau Dienstvorgesetzter ist. Aber jemand hat auf jeden Fall noch zusätzlich in der Hierarchie über ihr irgendwo ein Strafantragsrecht. Ja, aber das ist ja erstmal ja nur quasi auf eine einzelne Person, genau, bezogen. Genau, wir machen das ja auch, ah, gehen, okay, das Stück für Stück durch. Okay. Warum ist das so? Weil natürlich mit dieser Beleidigung nicht nur sie persönlich angegriffen worden ist, sondern sie auch in ihrer Funktion als Amtsträgerin angegriffen worden ist. Und damit auch das Amt. So, und damit, ja, nicht so ganz, aber ja, man sagt, dass es auf jeden Fall auch, damit sich der Staat vor seine Beschäftigten stellen kann, sagen, jetzt geben wir mir auch ein Strafantragsrecht und dann wird das hier durchgezogen. So. Aber dann kümmern wir uns auch. Aber warum steht das nur dem Staat zu? Warum dürfte ich nicht als, weiß ich, als Unternehmer und jemand beleidigt meinen Mitarbeiter nicht noch das? Ja, weil das Gesetz das nicht vorsieht. Ach so. Zwei Klassenrecht. Haha. Ja, so. Und dann gibt's noch eine tolle Besonderheit. Und da müssen wir jetzt, verlies mal bitte, hier, Paragraph 194 hab Absatz 3 StGB. Da liest das mal bitte in Gänze vor. Ist die Beleidigung gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einen Soldaten der Bundeswehr während der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst begangen, so wird sie auf Antrag des Dienstvorgesetzten verfolgt. Richtet sich die Tat gegen eine Behörde oder eine sonstige Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, so wird sie auf Antrag des Behördenleiters oder des Leiters der aufsichtsführenden Behörde verfolgt. Dasselbe gilt für Träger von Ämtern und für Behörden der Kirchen und anderer Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts. So. Der erste Fall, ganz zu Anfang, was du vorgelesen hast, war der Fall, den wir gerade beschrieben haben. Dann steht da aber noch was drin, richtet sich die Tat gegen eine Behörde. Gegen eine Behörde. Jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, wie darf ich mir das denn vorstellen? Ey, du Polizeipräsidium, du alte Fotze. Ist das damit gemeint? Denn wir wissen ja, haben wir gerade geklärt, was schützt Paragraph 185 StGB, die Beleidigung, die persönliche Ehre eines Menschen. Voll Ehre, ey. So. Ja, die persönliche Ehre, die ist natürlich aus der Menschenwürde rekurriert, ja, die soll dadurch geschützt werden. Haben Behörden eine Ehre? So. Und jetzt steht da aber was von Behörde. Und zwar in diesem, das muss man sich auch, in einem anderen Paragraphen, ja. Nach diesen ganzen Beleidigungsdelikten, also Verleumdung und. Genau, Beleidigung ist 185. Genau. Und üble, dann neun Paragraphen genau, später. Üble Nachrede, Verleumdung, der ganze Käse kommt noch und so ein paar hier, wie es mit wechselseitigen Beleidigungen kommt, glaube ich, später noch. Also ganz Wahrheitsbeweis trotz. Durch, genau, also Strafurteil. Genau, da gibt es so eine Wahrheitsbeweis, da gibt es so ganz viel ausdifferenzierte Regelungen, weil das ja auch sehr sozusagen verfassungsrechtlich problematisch ist, wegen Meinungsfreiheit und der ganze Quatsch. Meinungsfreiheit! Und die wechselseitig begangene Beleidigungen. Ja, hebt sich das auf? Kann theoretisch sein, müssen wir nicht vertiefend darauf eingehen. Kommt auch selten vor, dass es mal zur Anwendung kommt. Achso, wenn eine Beleidigung auf der Stelle erwidert wird, so kann der Richter beide Beleidiger oder einen derselben für straffrei erklären. Ja. Ach so. Ja, weil er hat sich ja aufgewogen irgendwann. Das genau. Ja, also Sonderregelung gibt es so gut wie keinen Anwendungsfall, zumindest ist mir ist es nicht bekannt, dass es so wäre. Spielt keine Rolle. Jedenfalls steht er jetzt in diesem Strafantragserfordernis, nicht in dem, also ich glaube in 185 steht direkt drin, die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, in Absatz 2. Ich guck mal. Nicht mal. Da steht nur drin. Dann steht es in 194 Absatz 1. Die also, vorherigen Taten werden nur auf Antrag verfolgt. So. Das kann gut sein. Und dann steht in diesem Paragraphen 194. Also 185 besteht nur, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe. Ja, okay. Dann ist es in 194 Absatz 1 das 1. Man definiert, was eine Beleidigung. Da wird's dann drin stehen. Ja, das stimmt. Aber, also in diesem Paragraphen 194, der sich ausschließlich um das Strafantragserfordernis bei Beleidigungsdelikten, der sich nur ausschließlich darum kümmert. Und oben vorsieht, dass man so überhaupt Strafantrag stellen muss, die Person. Und dann in Absatz 3 noch die Zusatzspielregel einführt, das darf aber auch der Dienstvorgesetzte. Oder, das darf aber auch der Dienstvorgesetzte. Da steht dann drin, ja, aber hier gegen Behörden gerichtet, dann kann das auch der Dienststellenleiter machen oder Behördenleiter, was auch immer drin steht. Also, wir haben zwei Normen. Die eine kümmert sich um materielles Strafrecht. Was ist strafbar? Die Beleidigung. Und die andere sagt, das hier ist ein verfahrensrechtliches Element, du musst Strafantrag stellen, sonst wird es nicht verfolgt. Jetzt kann man ja auf den Gedanken kommen zu sagen, gut, da steht zwar drin, richtet sich gegen die Behörde, aber vorher steht ja auch was gegen die Amtsträger. Naja gut, da wird womit gemeint sein, wenn das sowas, es gibt es nämlich auch, so eine Art Kollektivbeleidigung, wenn man mehrere Personen auf einmal beleidigt, die so eng abgrenzbar sind, dass man sie sozusagen einzeln irgendwie fassen kann. Was weiß ich. All Cops of Bastards ist ja, glaube ich, da rausgefallen. Ja, das ist aber eine besondere, genau, eine besondere Problematik, aber sowas wie, man stelle sich vor, es fahren weiße einer BMWs hier auf der Warschauer Straße lang, sagt man, alle einer BMW-Fahrer auf der Warschauer Straße, die ein weißes Auto haben, sind dumme Arschlöcher. So. Ah, schon relativ dann, spezifisch, ja. Genau, schon relativ, okay, wird relativ klar, wer ist damit gemeint, alles klar, die sind tatsächlich beleidigt, geht auch. Und sagt man gegen Behörden, ja, vielleicht sowas wie die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums hier im ersten Stock oder wie dieses ganzen Gebäudes oder sowas, vielleicht wird das gemeint sein. Und das ist ja hier eine Verfahrensvorschrift. Nein, die Rechtsprechung sagt, in diesem Paragraphen 194 Absatz 3 Satz 2 beginnt, oder Satz 3, lies mal vor. Satz 2 richtet sich die Tat gegen eine Behörde oder eine sonstige Stelle. Genau. Richtet sich die Tat gegen eine Behörde. Sagt die Rechtsprechung, der BGH sagt, naja, da steht ja drin, dass sich die Tat, also eine Beleidigungstat, weil das in diesem Teil Beleidigung drin steht, auch gegen eine Behörde richten kann. Deshalb, so der Rückschluss, muss es auch möglich sein, Behörden beleidigen zu können. Weil hier steht, also du hast ein BGH-Urteil vom 22. April 2008. Genau, und da heißt es, und da ging es um darum, dass ein bekanntes Nachrichtenmagazin, das man gerne mal auf Toiletten benutzen kann oder nicht, gesagt habe, glaube ich, das BKA habe in irgendeinem Fall Akten geschreddert oder so. So. Und dann schreibt der BGH, in einem, das ist aber eigentlich ein zivilrechtlicher Fall, nur dass man im Zivilrecht, wenn man was so Falschbehauptungen angeht, dann gibt es so bestimmte Normen. Das war Cicero. Ach, Cicero. So. Also das Politikmagazin Cicero veröffentlicht im April 2005 einen Artikel des Journalisten S. über den Terroristen Abu, durch den Detail bekannt worden, nachdem das. Ach, da gab es Durchsuchungen sogar deswegen bei ja. Cicero. Ah. So, jedenfalls. Ach nee, es ging doch um den Fokus. Ach, sorry. In der Fokus hat es geschrieben, glaube ja, ich. Ja, genau. Ja. Leck verzweifelt so. Gesucht, okay. Ja, haben irgendwie geschreddert. Und jetzt ist es die spezielle Konstellation ist hier, das ist kein richtiger Strafrechtsfall in dem Sinne, aber die Konstellation ist wie folgt. Es gibt eine Norm im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 823. Das heißt unerlaubte Handlungen. Also wenn du jemanden irgendwie auf die Mütze haust, dann ist das irgendwie rechtswidrig und du musst Schadensersatz leisten. Dann gibt es Absatz 2. Im Absatz 1 sind irgendwie Körper, Eigentum und was alles geschützt ist aufgelistet. Und in Absatz 2 steht ja, das gilt übrigens auch, wenn andere Schutzgesetze oder sowas verletzt sind, so eine Verweisung. Ah, und super, diese, genau. Also alles, was aus dem Strafrecht ist, auch zivilrechtlich relevant. Genau, nicht alles wiederum, ja. Es muss ein spezielles Schutzgesetz sein, okay. Also abstrakte Gefährdungsdelikte, die wir gerade hatten, die zählen da nicht drunter, wenn ich das richtig erinnere, ist aber auch schon ein bisschen her, also kann nicht alles hier für bare Münze nehmen. Aber sowas Beleidigung auf jeden Fall. Das heißt, wenn du eine Beleidigung begehst, kannst du über Bande spielend, über Paragraph 823 Absatz 2 BGB dann Schadensersatzanspruch geltend machen. Dann in Verbindung mit den ganzen Dingern halt Schmerzensgeld, was auch immer. So. Das hat das BKA getan. Und dann heißt es hier, in einem solchen Fall gilt in gleicher Weise wie bei anderen Behörden, die als juristische Personen des öffentlichen Rechts klagen, der in Paragraph 194 Absatz 3 StGB zum Ausdruck gekommene Grundsatz, dass auch Behörden einen Anspruch auf soziale Achtung zukommt, indem sie verletzt werden können. Ist das nicht schön? Das ist, hört sich auch so ein bisschen, als hätte sich das BGH so ein bisschen aus der Nase gezogen. Ja, aber es ist, das ist. Also, so soziale Achtung einer Behörde, also hat ständige Rechtsprechung, eine Behörde ständige eine Rechtsprechung, ständige Rechtsprechung von Zivil- und Strafsenaten. Natürlich könnte man argumentieren, wenn so eine Behörde keine soziale Achtung hat, dann kann sie wirklich schwieriger Durchsetzungsbla vorhaben. Ja, aber es ist aber ein bisschen, es ist aber schon ein bisschen eigenartig, weil das eigentlich nicht in diese Beleidigung reinpasst, so richtig. Ja. Das ist halt, da geht's um die persönliche die Ehre. Ehre, ja. Also, ich kann nicht auch sozial ächten, ohne dich zu beleidigen, oder? Ja, natürlich geht das auch, ja. Klar. Aber ich meine, aber es geht ja um sozusagen, die persönliche Ehre soll geschützt werden, aber wie soll eine Behörde Ehre haben? Diese Behörde hat keine Ehre. Ja. Ja. Und das Lustige ist, ich habe extra nochmal nachgeguckt und du hattest auch nochmal kurz, das wäre diese lustige Seite, die ich Namen vergessen habe, wo man ja sich unter anderem das BGB und auch das Strafgesetzbuch irgendwie seit quasi 1800 irgendwas angucken kann. Ja, Lex Citius zu. Ja, genau, wir verlinken es. Und da steht da auch so in der Form seit 1800 irgendwas drin. Genau. So. 1871 ist, glaube ich, das Reichsstrafgesetzbuch eingeführt worden. Das benutzen wir heute noch in großen Teilen. Deshalb hat man einfach das R gestrichen und dann war es das Strafgesetzbuch. Mein Lieblingsgesetz ist ja das Gesetz zur Unpfändbarkeit von Eisenbahngütern. Mhm. Das beginnt immer noch mit Wir, Kaiser, Gott, König von irgendwas. Bis heute gültig. Sehr schön. Ja, es gibt aber viele solche Sachen. Ne? Es gibt auch, was gibt es denn noch so schöne alte Sachen? Also teilweise gilt noch die Reichsversicherungsordnung fort. ne? Sozialversicherung. Na, es gilt ja auch die Weimarer Reichsverfassung bis heute. Genau, die hat man halt hier inkorporiert, wie es so schön heißt, ins Grundgesetz. Gibt vielen, vielen alten Scheiß. Ja, gut, zu wegwerfen. Der noch sofort geht. Gut. Genau. Und dann gibt's auch lustigerweise Gesetze, die es so nicht mehr gibt, die gelten als Gewohnheitsrecht fort. Ach. Ja, und zwar von Verfassungsrang sogar. Wie? Ja. Wie, aber wenn sie kein Gesetz mehr sind, wie können sie denn gelten? Naja, dann schlägt man mal ganz kurz, wir machen einen kleinen Jura-Ritt heute, schlägt man mal ganz kurz, ich glaube, haben wir mal Artikel 33 Grundgesetz? Ja. Artikel 33 GG. Und zwar, jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte. Ja, das interessiert uns alle nicht. Also wichtig ist Absatz 5. Das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Genau. Was sind die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums? Wo ist das definiert? Das bezieht sich, das kommt halt aus dem alten Preußen. Und das ist tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, ja. Hergebracht, dieses Wort. Hergebrachte Grundsätze. Das hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ganz hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums. Ein eigener Wikipedia-Artikel. Ja. Weil das ein verfassungsrechtlicher Begriff ist. Ja. Und da fällt dann alles Mögliche drunter, was man sich so Dienst vorstellt. Und Treueverhältnis. Genau. Es ist ein öffentliches, also das ist erstmal das Wichtigste, ja, beim Beamtentum. Ja. Es ist kein Arbeitsverhältnis in dem Sinne oder so, sondern ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis. Man verpflichtet sich, man schwört? Tut man, ist es ein Gelöbnis oder ein Geschwörnis? Man darf machen, Geschwür. Man darf machen, was man will. Ach so. Also eigentlich ein Schwur, also man muss ein Eid leisten. Wenn man aber nicht schwören will, kann man auch geloben. Ja, weil es gibt Religionen, die verbieten, dass man schwört. Ach. Genau. Und die will man natürlich nicht ausschließen. Aber es, zumindest im Bundesbeamtengesetz steht, glaube ich, schwören, geloben oder in sonstiger Weise bekräftigen. Bekräftigen, okay. Ich bekräftige in sonstiger Weise. Ja. Egal. Da gibt es, das, genau. Öffentlichkeit. Und das heißt, man tauscht, man gibt sich hin, ja. Das heißt, ist auch eine dieser. Ein Bund fürs Leben. Eine dieser Grundsätze. Volle Hingabe an den Beruf hat man, müssen Beamte leisten. Und dafür gelten dann wiederum andere Pflichten. Zum Beispiel das Fürsorgeprinzip. Das Alimentationsprinzip heißt im Wesentlichen, du musst amtsangemessen bezahlt werden. Und nicht nur musst du amtsangemessen bezahlt werden, sondern du wirst dir alimentiert. Das heißt, du kriegst eigentlich, wenn man streng genommen nimmt, kriegst du nicht Geld für deine Arbeit, sondern du kriegst Geld dafür, dass du da bist und dann deine Arbeit erledigen zu können. Deshalb musst du amtsangemessen alimentiert werden und weil du ja alimentiert wirst, das heißt, dir wird das Geld gegeben, damit du persönlich die Voraussetzungen schaffen kannst, dem Staat treu zu dienen, muss das Geld auch zum Ersten ausgezahlt werden. Es gibt da Monats. Auch? Das folgt tatsächlich, ist kein Witz, ja, ist kein Witz, ja. Okay, krass. Und zwar aufgrund dieses Alimentationsprinzips, ne? Hergebrachte Grundsätze. Das heißt, wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, wir verschieben, das hat man im öffentlichen Dienst, war es früher ja üblich, dass auch die Angestellten zum 1. oder zum 15. das Geld bekommen. Und dann im Sinne von Sparrunden, machen wir so, wir sparen jetzt mal ganz dolle und schieben halt diesen Auszahlungstermin 2 oder 4 Wochen nach hinten. Dann spart man natürlich nur genau ein einziges Mal und man kann das auch nur einmal machen. Aber gut, was man nicht alles tut für die schwarze Null. Das ist bei Beamten nicht angefasst worden, weil das verfassungsrechtlich hochproblematisch ist, um nicht zu sagen, unzulässig wäre, wenn man das ändern würde. Ich lese gerade noch hier, der Anspruch auf eine amtsangemessene Amtsbezeichnung, da gibt es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, diese Grundsätze ergeben im Zusammenhang mit Absatz 5, dass das Grundgesetz in Anknüpfung an die deutschen Verwaltungstraditionen im Berufsbeamtentum eine... Übrigens, Deutsche meint immer Preußische in diesem Zusammenhang, ne? Das mögen die Bayern nicht so gerne, ist aber so. Und die deutsche Verwaltungstradition im Berufsbeamtentum eine Institution sieht, die gegründet auf Sachwissen, fachliche Leistung und loyale Pflichterfüllung eine stabile Verwaltung sichern und damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber der Staatsleben gestaltenden politischen Kräften darstellen soll. Und deswegen braucht es eine amtsangemessene Amtsbezeichnung. Das heißt, man darf die, also, was ist denn eine angemessene Amtsbezeichnung? Ja, es kommt drauf an, was für ein Amt du ausübst, ne? Ach so. Was gibt es denn hier so? Obersekretär, Oberwerkmeister, Oberinspekteur, Amtsmann, Amtsfrau. Mhm. Okay, zusätzlicher Bundesbereich, gucken wir mal da. Regierungsoberinspektor. Mhm. Zusätze Baden-Württemberg, was gibt's denn da? Aha, Pfarrer. Ah, Pfarrer im Justizvollzugsdienst, okay. Nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ja, das ist irgendwie nicht. Aber übrigens, was da auch dazu gehört noch, ist zum Beispiel das Recht auf die Personalakte und das Einsicht in die Personalakte. Ach. Das war auch alles, das meiste ist auch einfach gesetzlich geregelt, aber das hat alles Verfassungsrang. Und du hast auch einen Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung übrigens, ne? Deshalb ist nämlich so dieses so querulant, ja. Wir wollen nicht, dass du irgendwas tust, deshalb gehst du jetzt mal schön im Keller Akten sortieren. Das ist rechtswidrig. Ja, okay. Dagegen können sich Beamte wehren. Ach so, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal in der letzten Sendung. Da ging es um einen Mitarbeiter, der NSU-Akten geschreddert hat. Mhm. Der ist ja jetzt irgendwo in einem Landesamt und für Urkunden zuständig. Ja, genau. Das ist gar nicht so trivial. Ja. Ja. Denn, hier, die volle Hingabe an den Beruf. Das heißt jetzt mittlerweile voller persönlicher Einsatz. Aber. Das hört sich auch sehr, gut an. Ist man als Beamter auch irgendwann mal außerhalb des Dienstes oder ist man immer im Dienst? Ja, das ist eine gute Frage. Also man ist natürlich irgendwann nicht mehr im Dienst, wenn man nach Hause geht. Ja, also rein arbeitszeittechnisch. Genau, ja, klar. Ja, weil du hast ja auch eine gewisse Dienstzeit, die du erfüllen hast und so weiter. Allerdings ist es so, dass diese ganzen beamtenrechtlichen Pflichten, die dir auferlegt sind, die hast du auch in deinem Privatleben ausgeführt. Das heißt, du hast als Beamter so eine Neutralitätspflicht natürlich nach außen. Und deshalb musst du auch, darfst natürlich auch öffentlich deine Meinung kundtun, gar keine Frage, aber du musst halt sozusagen versuchen, dich so ein bisschen zu mäßigen in deinem Ton und nicht so ganz so herablassen. Und ist natürlich auch alles in den Grenzfällen immer schwierig und so weiter. Gerade, das ist auch ein Absatz zum Europäischen Menschenrecht. Ja, genau. Und dann ist nochmal die ganz andere Frage, wo hört dann Meinungsfreiheit auf, wo fängt dann zum Beispiel Kunstfreiheit an, weil dann ist das Ganze nochmal viel weniger beschneidbar und sowas. Ach wie, Kunstfreiheit ist höher gesetzt als Meinungsfreiheit? Ja, nee, nicht wirklich, aber du kannst es nicht, das ist halt schwerer überprüfbar. Ach so, weil wenn du dich als Künstler auslebst, ja, wenn du dich als Künstler auslebst, dann ist das natürlich nicht so, das ist ja, jetzt musst du mal die Kunstdefinition hervorrufen, aber sozusagen das Innerste, ja. Natürlich gibt es eine von ja, Kunst. Bundesverfassungsgericht, musst du mal schauen, was du dazu sagst. Auf jeden Fall ist es sozusagen das Abbilden des von inneren Vorgängen, innersten Vorgängen oder sowas in das Äußere. Die Mephisto-Entscheidung. So, nach außen hin kundgeben, sein innerstes Ausstülpen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass Kunst sozusagen im auch so philosophischen betrachteten Sinne oder was, wie man auch immer das bezeichnen soll, sowas ist wie eine Art, ja, ich lege mich offen, also ich stelle mich komplett dar, das ist meine Persönlichkeit und das ist halt, das geht ja an das Innerste der Persönlichkeit heran. Ja. Die freie schöpferische Gestaltung, in denen der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formsprache zur unmittelbaren Anschauung gebracht werden. So. Also das, ne, die Kunst spielt halt schon so mit den innersten Erfahrungen, Eindrücken und sowas. Und das ist dann schwieriger. Und deshalb ist man bei Kunst, bei der Kunstfreiheit noch sozusagen, da kann man ja auch schwerer, weil Kunst ja auch immer Interpretationssache ist, kannst aber du halt schwerer sagen, jetzt mäßige dich mal. Ja gut, aber wenn ich sage, hier, der Gauland ist ein Piep, piep, piep, ja. So, ja, dann okay. Ist das schon einfacher, ist schon einfacher, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen dicken Mann Mitte 70 irgendwo aufmale, der in von hinten gezeigt ohne von hinten gezeigt und vielleicht nur in Badehose von Polizisten begleitet durch Potsdam marschiert und ich daneben schreibe, weiß ich nicht, schlauer Spruch. So, das ist schwerer zu interpretieren. Ja, wo haben wir uns das her verrannt? Wir waren immer noch bei Behörden und Amts und so Zeug, aber das haben wir relativ geklärt. Also Behörden haben einen Anspruch auf soziale Achtung. Ja. So, also Burn können auch beleidigt werden. Mhm. Das war's. Da sind wir auch schon direkt abgebogen. Wir waren einfach irgendwo bei Bumpen und so. Ja. Ja, ne, ach so, Gewohnheitsrecht. Ja, das ist halt. Ach stimmt, Gewohnheitsrecht. Gewohnheitsrecht, das war's. Da kamen wir her, ja. Dass irgendwie Dinge bis heute durchgelten. Genau. Man sagt so ein bisschen. Okay, aber das ist auch nicht so. Mich erinnert es nur an diesen tollen Glaubensgrundsatz im BGB. Wen das sozusagen geschichtlich interessiert, woher das Berufsbeamtentum kommt. und warum das so ist, wie es ist und warum das auch was sehr, nicht nur Preußisches, sondern auch was sehr Deutsches ist und mit diesem Wunsch nach Stabilität zusammenhängt. Es gibt ein 2000 Seiten Grundsatzwerk zu dem Thema. Nee, und zwar gibt es doch bei Vrindt von Holgi, der macht doch zusammen mit, wie heißt denn der noch, von DLF Nova. Achso, du meinst deren Wissensfolgen. Ja, Matthias von Hellfeld, DLF Nova, die haben da eine Stunde History, immer einmal die Woche. Und das, da macht Holgi immer vorher so ein kleines Interview. Worum geht's in der Folge und so, was sind so ein paar Hintergründe, damit man halt noch so ein bisschen ausuferndes Gesabbel dazu hat, so Sachen, die vielleicht nicht in die Sendung gepasst haben, so richtig. Und da gab es eine Folge, ach, jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche das war. Wir finden es raus und verlinken es. Deutsche Nationalversammlung, der 30-jährige Krieg, irgendwie sowas, keine Ahnung. Da schildert Matthias von Hellfeld das nämlich nochmal ganz gut, dass es eine preußische Reaktion war, nämlich irgendein, irgendwas mit Krieg und Kaiser und keine Ahnung was, und die Leute hatten keinen Bock mehr, die wollten jetzt einfach nur, dass die Scheiße funktioniert, und dann hat man irgendwie Leute stillzuhalten und einen großen Verwaltungsapparat aufgebaut, und dann war das so in der Art. Klassiker jedes funktionierenden Staates, ein riesiger Verwaltungsapparat, wo jeder Beamter ist. Ja, ich meine, so ist es ja nicht mehr, aber daher kommt das, und deshalb ist es in Deutschland auch irgendwie alles recht speziell und will immer alles auch mit Samthandschuhen angefasst werden, weil das ist ja auch eine Sache, deshalb steht das auch in einer ganz sozusagen recht, ja, doch am Ende positiven geschichtlichen Tradition, weil das Grundgesetz ja als sozusagen Gegenantwort auf den Faschismus die Lehren gezogen hat aus dem Nationalsozialismus und deshalb sehr auf Ausgleich und Stabilität ausgelegt ist. Nicht nur was Föderalismus betrifft, sondern auch Wirtschaftsform. Die war zum Beispiel gar nicht festgelegt. Genau, ja? Es gibt einen konservativen Grundgesetzkommentar, der nennt Artikel 15, also die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, nennt er verfassungswidriges Verfassungsrecht. Was man sich mal, das muss ich auch Zunge zergehen lassen, muss völlig übertriebener Scheiß drin ist. Nee, aber da hat man zum Beispiel gesagt, wie ihr wirtschaftet, ist uns egal. Nur die Hauptaussage ist drin, wenn ihr sozusagen vergesellschaftet, dann müsst ihr den Leuten, denen das vorher gehört hat, da Ausgleich dafür bezahlen. Ja, dass ihr dürft nicht einfach Brandschatzen und Raubtiere ziehen. Also ganz neutral. Aber Artikel 15 ist ziemlich sozialistisch. Da geht es um Produktionsmittel und Boden und genau. Und das ist auch völlig, das ist auch eigentlich ganz klar, dass es anwendbar ist. Das ist halt nur die Aussage. Deshalb dieser Ausgleich. Ihr dürft nicht einfach Leuten was wegnehmen, ohne denen dafür irgendwie Ausgleich zu zahlen. So. Und das zieht sich einfach durchs ganze Grundgesetz, nicht nur was den Föderalismus betrifft, sondern auch die Verwaltungsstruktur und dergleichen mehr. Es ist alles sehr auf Ausgleich ausgelegt und auf Stabilität. Und das kannst du tatsächlich nur erreichen, wenn du eine einigermaßen ausgeprägte Verwaltung hast. Ja. Denn wofür Bürokratie gut ist, ist, dass du, das ist wie so eine große Maschine, in die du vorher vorne Sachen reinfüttern kannst, und die wird drinnen sortiert. Und am Ende wird das hinten ins richtige Schubfach gelegt und da kommt eine richtige Antwort dabei raus. Ziemlich gut reproduzierbar. Natürlich gibt es immer irgendwie Korruption und mal dies und mal das geht schief, aber im Wesentlichen muss man sagen, funktioniert das alles sehr gut, und du hast mit verglichen zum Rest der Welt ein Maß an Rechtssicherheit und ein Maß an vor allen Dingen Vorhersehbarkeit dessen, was in der Verwaltung passieren wird, mit dem Quatsch, was eigentlich seinesgleichen sucht. Ja, also das ist vielleicht in einigen asiatischen Ländern noch ähnlich der Fall, wobei ich da sozusagen die rechtlichen Hintergründe nicht so gut bewerten kann. Aber das ist schon, und in dem Sinne ist es eigentlich auch ganz positiv. So. Wird aber trotzdem halt spannend, was mit den Berufsgrundsätzen, also Beamten, Berufsbeamten, warum heißt es Berufsbeamten? Gibt es auch Freizeitbeamte? Okay, das ist, glaube ich, jetzt zu tief. Egal. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Berufsbeamtum, was heißt so? Weiß nicht, gibt es das? Nö, weiß ich nicht. Meinst du wegen Streikrecht oder was? Ja, Streikrecht, das gibt es ja demnächst, bald, irgendwann ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Genau. Weil, was sind Lehrer? Sind Lehrer wirklich Beamte? Weil, oder müssen sie, also. Und also, dann gibt es halt noch. Bei Beamten ist halt auch Streikverbot, ja? Genau. Man darf nicht politisch streiken, was auch wieder mit der Stabilität. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen einem Streik und einem politischen Streik. Nee, du darfst im Dienst nicht streiken. Du darfst deine politischen Interessen und sowas darfst du halt nicht mit dem Dienst verknüpfen, du darfst nicht streiken, damit die Funktionsfähigkeit des Staates immer erhalten bleibt. Du kannst natürlich streiken gehen und auch demonstrieren, musst sie aber dafür einen Tag frei nehmen. Das ist sozusagen das Ergebnis, ja. Und das ist auch eigentlich so, dass es, das wird dir keiner verbieten, ja. Wenn du irgendwie einen Tag frei nehmen kannst und da irgendwie keine, wie in jedem anderen Job auch, wenn da keine dienstlichen Belange dagegen stehen, dann wird dir halt freigegeben und dann ist gut. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist sagen, so, hier, Chef, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt vor die Tür streiken und du darfst mich nicht feuern, weil ich darf das ja, weil Verfassungsrecht. Genau. Und aber da gibt's halt, was sind halt Lehrer und dann gibt es halt diese, ja, europäische Menschenrechtscharta. Genau. Und dann ist ganz, ganz, ganz wichtig, ganz lustig gewesen. Oder ganz interessant ist ja die Frage, es gibt ja Leute, die nehmen staatliche Aufgaben, hoheitliche Aufgaben wahr oder zumindest teilweise hoheitliche Aufgaben und die Frage ist, inwieweit sind das irgendwie hoheitliche Aufgaben oder doch nicht und die sind dann doch irgendwie angestellt, zumindest im öffentlichen Dienst gibt es super viele Angestellte und wann muss man eigentlich verbeamten und wann nicht und so weiter, alles nicht so einfach zu beantworten und wahrscheinlich kann man das sogar rechtlich irgendwie irgendwann, wenn man entsprechendes Gutachten sich machen würde, irgendwie einigermaßen klar beantworten, aber die Praxis weicht davon einfach krass ab, das muss man auch ganz klar sagen. Und dann gibt es einige Bundesländer, also eigentlich kenne ich nur eins, Berlin, dass die Lehrer nicht mehr verbeamtet, was dafür sorgt, dass die die Leute lieber in Potsdam arbeiten, ja, dafür schön verbeamtet sind. Und aber hat nicht Berlin aufgehört mit der und diesem quasi verbeamten wieder? Lehrer auch? Wäre mir neu, weiß ich nicht. Ah, okay, aber ich kann gut sein. Aber es war halt echt ein Problem, weil Lehrer sagten so, wozu sollte ich in Berlin, wo eh, glaube ich, schlechter bezahlt wurde als in so einem Länderdurchschnitt, ja, wo ich dann nicht mehr verbeamtet werde, ja, und wo ich im Zweifel auf die Rütli-Schule komme. Ja. Also es war halt, genug Gründe gab es gegen Berlin. Ja. Dann gehe ich doch lieber nach Bayern oder nach Baden-Württemberg. Oder lieber nach Brandenburg, lass mich da halt die ersten Jahre irgendwo hinversetzen und dann stelle ich halt einen Antrag, an die Schule zu kommen, auf der ich gerne wäre und kann trotzdem in Berlin wohnen und pendle mit der S-Bahn raus oder so, ja. Klar. Ja, das fällt aber Berlin komplett auf den Kopf alles. Also es geht ja nicht nur um da Beamte, die noch relativ gut dastehen, auch im, vor allem im höheren Dienst oder vergleichbar Beschäftigte, sondern es geht ja auch um einfache so Mitarbeiter im Bezirksamt oder so. Die werden ja auch schlechter bezahlt. Egal. Auf jeden Fall gibt es halt dieses Thema sein. Genau. Das könnte noch spannend werden, weil da gibt es halt diese Lehrer. Nein. Und dann haben einfach Beamte gesagt, nee, wir wollen aber streiken, weil das uns steht das hier recht, steht das zu. Und dann sind die bis von Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen, Lehrer. Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, ja, Deutschland verletzt hier. Ach, ist ja schon beschlossen. Also schon quasi EGMR-Urteil gibt's schon. Okay. Und da heißt es, Lehrer dürfen streiken. Warum? Weil Lehrer halt nicht zur, also genaue Formulierung fällt mir jetzt irgendwie nicht in den Kopf, aber die gehören nicht so richtig zum Staatskern, wenn man so sagen will. Weil diese Aufgabe des Unterrichtens so keine richtig hundertprozentig hoheitliche Aufgabe ist. Okay, wenn die Lehrer jetzt alle auf einmal streiken würden, würde der Staat jetzt nicht zusammenbrechen. Ja, so kann man das. Vielleicht grob, ja. Ja, genau. Also wenn Polizisten streiken würden, dann wäre schon mal was anderes als. Ja, richtig. Genau. Da wird es dann auch irgendwie logisch, dass sowas auch vielleicht gar nicht so unsinnvoll ist. Das kann man sich vielleicht im Bezirksamt noch vorstellen. Gut, wenn der eine oder andere Jurist da mal eine Woche zu Hause wäre, passiert auch nichts Schlimmes, aber oder wenn die Parkraumüberwachung streikt, dann glaube ich, gibt es da wahrscheinlich auch Zustimmung in der Bevölkerung. Genau, aber das irgendwie bei Polizisten oder Feuerwehrleute, stellen wir so Feuerwehrleute vor, so, da merkt man schon irgendwie, okay, das sollten wir vielleicht nicht anfassen. Und da gibt es jetzt tatsächlich, steht ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus, das wird nochmal interessant werden. Ja, das ist richtig. Das war wie heißt es? Telekollegrecht. Ja. Für dieses Mal. Kommen wir was meinst du eigentlich mit, hast du das aufgeschrieben mit dem Fluggast und dem Crew-Mitglied? Ich dachte, du hast es aufgeschrieben. Nee, steht bei dir. Echt? Ja. Oh, das ist eine schöne Einleitung. Er rauchte nackt in der Toilette und nahm. Ja, genau, deshalb habe ich da reingeschrieben. Ja, also Mann fliegt im Flugzeug von Ägypten nach Hannover und hat. Das ist ein super Gag-Einleitung schon mal. Und hat nackt auf der Toilette geraucht und wurde rausgeschmissen. Also, ne, ein 27-Jähriger aus dem ägyptischen Hurghada nach Hannover unterwegs. Muss man sich auch mal vorstellen. Das Elend, was diese Menschen auf sich nehmen. Hannover. Ja. Kann man sich auch nicht vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Also hat dann sich den Einweisungen der Crew widersetzt und hat dann, also fangen wir vorne an. Geht auf Toilette zu, zugeschlossen, was ist denn da los, klopft mal an, passiert nichts. klopft man nochmal an, passiert nichts. Man macht die Tür von außen auf. Vermutlich ist der Rauchmelder losgegangen. So. Die Crew hat ihm jedenfalls verboten, hat nicht aufs Klopfen reagiert, dann haben sie die Tür aufgemacht und dann haben sie den Mann da nackt rauchend vorgefunden. So, er hat sich dann irgendwie wieder angezogen und dann hat er das Crewmitglied angegriffen und den in den Schwitzkasten genommen. Naja gut, und dann ist der, haben die den halt irgendwie überwältigt da am Flugzeug. Und mit Gurten fixiert. Mit Gurten fixiert, dann wurde er festgenommen in Hannover. Ich fand das nur so lustig, weil wegen dieser Unterzeile wahrscheinlich. Darf man einfach so jemanden so fixieren? Naja, wenn er zu einer Gefährdung wird im Luftraum, klar, warum denn nicht? Okay. Da war ja scheinbar kein Polizist anwesend. Ja und? Oder die Crew. Welche Rechte hat so ein Flugkapitän eigentlich? Da ist er. Weiß ich nicht. Okay. Na, aber ich weiß nicht, ob das eine Straftat ist, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man das, ist das so ein Eingriff in den Flugverkehr? Puh, weiß ich nicht. Gibt es Eingriff, gefährlichen Eingriff in den Flugverkehr? Also gibt es natürlich gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr? Ja, und im Schienenverkehr, aber in den Flugverkehr? Genau, das ist eigentlich nochmal komisch. Also eigentlich sind das ja so komische Normen. Also man ist ja drinnen im Flugzeug und ja. Eingreifen kann man ja nur von außen. Greift man ein. Ja, das ist gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auch immer von außen. Ja, aber sei gefährlicher denn, Eingriff in den Schienenverkehr kann auch das Ziehen eines Nothebels sein. Ja. Das ist aber eine Besonderheit. Ich mach's mal an einem Beispiel vom Auto deutlich. Okay. Ich werde ja irgendwo im Straßenverkehr. Ich greife normalerweise von außen ein. Schubse, weiß ich nicht, große Ladung, Geröll auf die Straße. Ja. So, gefährlich, verboten. Straftat. Aber das tue ich doch auch im Rahmen des Straßenverkehrs, weil ich wahrscheinlich ein Auto habe mit dem Geröll. So, jetzt fahre ich ein Auto und rempel jemanden an. Ja, gut, Sachbeschädigung, aber es ist ein gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr. Nee, so wie ich, weil Straßenverkehr ja eigentlich nur von außen eingreifen. Ausnahme. Dann gibt es auch den sogenannten Inneneingriff. Ach. Ja. Wenn man. Wie bei der Unterhose. Genau, von innen eingreifen, wenn man nämlich das Fahrzeug, das heißt immer so schön, als Waffe pervertiert. Pervertiert? Genau. So was benutzt man im Recht, dieses Wort. Man benutzt, also genau, man sagt als Waffe pervertiert, man benutzt das Auto als Waffe, sodass der vordringliche Zweck nicht mehr das Autofahren ist, sondern das Ding als Waffe zu benutzen. Ah, dann ist es wieder Eingriff. Ah, okay. Und dann sagt man, kann dann ein Inneneingriff sozusagen trotzdem drunter fallen. Das hört sich auch nach einer schiefen Brücke an, die sich Juristen mal gebaut haben. Ja, das ist so ein Klassiker, mit dem man Leuten in Klausuren quält. Weil die sagen, der Unbedarfte, der das nicht weiß, der subsumiert einfach fleißig, ja, passt schon, ist gefährlicher Eingriff, aber du musst natürlich das Problem aufwerfen, sagen, eigentlich nicht, aber pervertiert das Fahrzeug als Waffe, deshalb wieder doch. Pervertiert. Und dann hat man das Problem aufgemacht. Hat das gesagt, sind so Wörter, gesagt, die so, man eigentlich nicht es, im Strafrecht hören möchte. Genau, hat man gesagt, eigentlich ist es so, aber hier ist eine Ausnahme, das ist nämlich so und deshalb doch plus, obwohl eigentlich jeder annehmen würde, ist sowieso plus und dann hat man das irgendwie dargestellt und kriegt man dann irgendwie mehr Punkte, weil man, egal. Na gut. Jedenfalls nackt, Bordtoilette. Gab noch Ordnungswidrigkeit. Jura ist kein Ergebnissport. Achso, und festnehmen übrigens, jeder Mensch darf Leute festnehmen. Ja, das ist jedermanns Recht, schon klar. Aber da muss ja aber klar sein, dass es wegen einer Straftat. Ja, ist richtig. Das hätte ich jetzt auch noch sagen wollen. Deshalb kann das sein. Ich weiß nicht. Aber ansonsten, wenn denn eine Gefährdung wird, dann musst du die Gefährdung ja irgendwie ausschließen können da für den Flugverkehr. Da wird schon irgendwie irgendeine rechtliche Hilfsnorm wird es da immer geben. Die fliegen ja unter irgendeiner Flagge, vermutlich. So. Und deshalb, was ich so sehe, und Flugrecht ist halt auch irgendwie komisch. Ja. Es ist so ein bisschen, warum halt irgendwie gerade so. Ich kann auch nicht sagen, bis wohin nach oben das Recht gilt. Wahrscheinlich bis zur Grenze des Weltraums, würde ich mal sagen. Oh, das habe ich letztens gelernt. Das war ein Podcast. Ja, Raumzeit. Und zwar zum Thema Weltraumrecht. Mhm. Da sagte auch der Lehrstuhlinhaber in Köln, der macht See-, Luft- und Weltraumrecht, weil es mehr oder weniger alles dasselbe ist. Ja. Weil komisch. Man hat auch so, so eine richtige Definition, wo jetzt wann was beginnt, gibt es auch nicht im Rechtlichen. Und das ist ja so je nach Staat und ganz komisch und ja. Weltraumrecht. Sehr schöne Folge. Stimmt. Für fand ich auch sehr gut. Nicht-Juristen wunderbar. Mhm. Weltraumrecht. Das war übrigens, wer das noch wissen mag, Folge 75. Irgendwas mit 70, glaube ich. Hat einfach hier keine Nummer bekommen, Herr Prittloff. 69 war. 69, siehst du, fast. 69 vom 14. Februar 2018. Sehr schöne Folge, lohnt sich total. Ja. Oh, müssen wir jetzt, wollen wir über die SPD reden? Nee, oder? Ja, wenn du, wir können ja mal kurz anreißen, was passiert ist. Also, SPD. 1800. Ja, genau. Wir fangen mit dem Kriegs Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Also wir müssen ja wie jede gute SPD-Kritik ja immer mit den Kriegskrediten anfangen. Weil ja. Bis heute quasi die wie nennt man das? Sündenfall. Sündenfall, ja. Der Sündenfall. Der erste auf jeden Fall. Und dann Fast Forward Hartz IV und dann sind wir jetzt hier bei Aus Fehlern lernen. Ja. Eine Analyse der Bundestagswahl 2017. Genau. Heute veröffentlicht. Hab wieder, Lars Klingbeil hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Oh ja. Dieser Account, das ist, war schlimm. Und dass der. Ja, dass das eigentlich nicht hier mit Datenschutzgrundverordnung nicht abgeschaltet wurde. Das ist, weil ich habe mich ja, das muss man ja auch mal sagen, das war Infos Koalitionsverhandlungen, wurde ein WhatsApp. Ich hab's auf Telegram. Stream oder wo auch immer man das abonnieren konnte, konnte man sich abonnieren und dann wird man angeschrieben. Ja. Hier kriegst du von uns immer am Abend zusammenfassende Ergebnisse und schreckliche Selfies. Das heißt, das habe ich jetzt abonniert, ja. Aber ja auch nur zu diesem Zweck. Warum spammen die mich jetzt trotzdem noch? Die haben mich nicht in Kenntnis gesetzt, dass jetzt hier, das ist datenschutzrechtlich, muss ich mal sagen, ist zweifelhaft. Ist das nicht so ganz richtig? Ja. Also, wer da jetzt mal die SPD abmahnen möchte, kann es ja probieren. In dem Kontext kannst du doch die SPD gar nicht abmahnen. Du stehst ja kein Wettbewerb. Die Union kann das doch machen. Oh, die Union könnte das tatsächlich. Ja. Oder die AfDP. Und das ist auch lustig, weil auch heute, ich komme jetzt im Bundestagsausschuss, weil ich da saß und die AfD-Vertreter kamen 15 Minuten zu spät, erstmal mit Schnittchen in der Hand und haben nur Fragen zum Thema Flüchtlinge gestellt. Das hast du gar nicht mitbekommen, dass ich AfDP gesagt habe. Das ist ein sehr schönes, ja, ja. So geht das hier unter. Ja, Jana Faust, kennst du die? Nee. Die gehört zu dem Gremium. Ich google mal, wer ist Jana Faust? Das Gremium. Faust. Ach so, ist Geschäftsführerin von Politix, einem Meinungsforschungsinstitut. Dann Honrad Knaub, ist auch in diesem Gremium gewesen. Der ist scheinbar irgendwie Redaktionsleiter beim Spiegel. Wie? Was? Nee, der ist irgendwie ja beim Spiegel. Der war beim Spiegel, okay. Dann haben wir Michael Rüther. Der ist jetzt, der war Landesgeschäftsführer in Niedersachsen, dann war er, glaube ich, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund und er macht jetzt den Europawahlkampf. Ja, ich glaube, er ist immer noch Bevollmächtiger des Landes Niedersachsen, oder? Weiß ich nicht. Nee, er musste zurücktreten wegen des Newsletter-Skandals. Was? Oh Gott. Also. Das habe ich nicht mitbekommen. Also, folgende Sache. In Niedersachsen ist ja irgendwann dieser Skandal ausgebrochen, weil die Staatssekretärin beim Wirtschaftsminister Olaf Lies, bis heute in meinem Herzen, weil ich in seinem Eselstall wohnen dürfte, wenn es notwendig wäre, um meinen Ortsverein wechseln zu können. Super, ist lange Geschichte. Egal, aber sie hatte wohl bei einer Ausschreibung für eine Webseite fürs Land Niedersachsen ein bisschen gemauschelt mit der Agentur und bevorzugt und bla und fu, darüber ist sie gestolpert. Währenddessen wurde dann alles mal untersucht und da kam heraus, dass Herr Rüther scheinbar freihändig Erstellung eines Newsletters für 1.500 Euro freigegeben hat und deswegen musste er zurücktreten. 1.400 Euro? Ja, irgendwas in der Richtung. Es war irgendwie wirklich ein Kleckerbeitrag, aber es war halt, okay. Im Rahmen dieses Skandals musste es Opfer geben. Ja, also ich müsste jetzt auch mal sagen, ich bin jetzt irgendwie nicht, ich drück's mal so aus. An Michael Rüthers Person hängt jetzt mein Herz nicht unbedingt. Also es ist ja auch nicht, dass ich etwas Schlimmes gegen ihn hätte oder so. Ich will einfach nur sagen, mein Verhältnis ist ähnlich. Mein persönliches Verhältnis zu ihm ist ähnlich. Nee, er wurde entlassen, glaube ich. Ähnlich wie dem zu Hertha. Ja. Ja, gibt's halt auch. Ja. Okay, nee, sorry, 25.000 Euro ist das Volumen. Ist ach so, okay, ja gut, okay. Ja, aber nee, weil, okay, dann kann man doch schon sagen, okay, vielleicht eher, weil 1.400 Euro muss man einfach sagen, das ist natürlich irgendwie scheiße und soll nicht passieren oder sowas, aber da gibt's halt auch andere Maßnahmen disziplinarrechtlicher Art, als da direkt mit der Entlassung zu reagieren. Sofern natürlich kein besonderer Korruptionsverdacht dem anhängt und so, ist klar. Nee, aber es war halt gerade in diesem Skandal, wo, das war irgendwie die Webseitenaffäre in Niedersachsen. Also sehr schönes Kapitel. Yvonne Schroth, die ist bei der Forschungsgruppe Wahlen, Soziologin. Und Frank Staus, der ist, war Wahlkampfleiter bei Schröder, oder? Der hat die Wahlkämpfe Schröder gemacht, oder? Mich richtig erinnere. Der, also der war, hat die Agentur Dingsi gegründet. Hier Butter. War Werbetexter und hat, glaube ich, die Wahlkämpfe gemacht von. Der hat auf jeden Fall. Schröder 2005, Steinbrück, Steinmeier. Also ein paar SPD-Wahlkämpfer. Also es ist ziemlich SPD-naher Wahlkämpfer. So, Werbetexter. So, und die haben saßen zusammen und haben den Auftrag bekommen, mal die Bundestagswahl zu analysieren. Daraus ist ein 107-starkes Dokument rausgekommen. Das erste Kapitel ist bla bla viel mit Zahlen. Also das erste ist irgendwie nur eine Chronologie. Dann zwei ist Volkspartei ohne Volk, irgendwie Wahlforschung. Und dann ist das schönste Kapitel, ist Kapitel 3, warum die Kampagne 2007 scheitern musste. Und da gibt es dann so schöne Perlen wie, naja, der Bundesvorsitzende kam halt irgendwie nicht so richtig mit dem Generalsekretär zusammen. Der Bundesvorsitzende hat einfach mal Kandidaten, zwei Wahlkämpfe, benannt, ohne anderen Bescheid zu sagen. Mhm. So zwei Tage vorher hat man, also, und die Kandidaten selber haben es auch erst relativ kurzfristig erfahren, dass sie es jetzt sind. Du sag mal, Dennis, wer war denn dieser Bundesvorsitzende? Ich weiß es nicht. Das war doch dieser, wie hieß er denn? Das war doch dieser Sigmar Gabriel, das ist schrecklich. Also, ich habe auf Twitter geschrieben, ich möchte diesen Mann für die nächsten 1000 Jahre nicht in Nähe irgendeines SPD-Amtes sehen. Und das Schlimmste ist, hast du es mitbekommen? Er hat scheinbar seinen Namen so über drei Ecken streuen lassen, gerne als Spitzenkandidat für den Europawahlkampf. Da dachte ich mir so, Alter, verpiss dich. Du hast. Ach so, ich dachte, er hat jetzt vielleicht gesagt, das ist sein Name, dass man seinen Namen englischer aussprechen soll, damit er ein bisschen klingt wie US-amerikanische Rockstars. Wie wäre das? Ja, Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel, okay. Die große Sigmar and Peter Gabriel Tour 2019. Oh, ja, nee. Jedenfalls, wir haben es noch nicht ganz durch, es sind 107 Seiten. Also ich habe sehr viel überflogen, habe nur paar so Money-Quotes gesehen und jedenfalls, Sigmar Gabriel allgemein, das ganze Parteivorstand, das Willy Brandt-Haus kommt da recht nicht gut weg. Was man schon sagen muss, was auf jeden Fall. Was aber auch ehrlich gesagt, also das ist jetzt nichts, was man nicht schon vorher wusste. Genau, und zwar was beklagt wird, so zwischen den Zeilen zumindest, ist diese komplette, das komplette Scheuen jeglicher Verantwortung. Und das muss man sagen, das stimmt. Und das kann man eigentlich auch überall sehen. Also ich habe mal, ein befreundeter Abgeordneter, der hier in einem, sag ich mal, Parlament tätig ist, das eventuell in der Hauptstadt bundesweit zuständig ist, ja. Und in der Hauptstadt residiert, dass es in der Fraktion ganz genauso wäre, dass viele Leute da auch mit, damals war es noch Thomas Oppermann, nicht zufrieden waren und sind und vor allem inhaltlicher Natur auch und alles auch gerne ein bisschen und sagen, weniger agendalastig zumindest in der Außendarstellung machen wollen, also auch wie man immer so vor die Presse tritt und so. Nur das Problem ist, dass keiner Bock hat, sich aufzubäumen, weil, wie man ja weiß, frisst irgendwann die Revolution immer ihre eigenen Kinder und keiner hat Lust, sich da zu verbrennen für einen Kampf, den man vielleicht nicht gewinnt und man weiß auch nicht, wie viele man sich da hinter sich schart. Also auch diese. Aber war es nicht so, also ist es nicht so richtig lustig, dass irgendwie zahlenmäßig, glaube ich, die linke Gruppierung in der SPD-Bundestagsfraktion sogar zahlenmäßig die stärkste ist. Ja, ja. Aber die komplette politische Ausrichtung der Fraktion ist halt irgendwie. Genau, keiner traut sich. Ja. Keiner traut sich, keiner möchte irgendwie Verantwortung übernehmen, weil auch keiner weiß, wie viele da mitlaufen. Alle haben irgendwie Angst vor Repression und weiß der Geier was. Also das zieht sich durch die komplette Führungsstruktur, wenn wir da jetzt auch mal die Bundestagsfraktion mit einbeziehen wollen, die ja per se keine Parteiführung ist, aber auch gewichtig was mit. Die prägt die öffentliche Meinung der Partei. Ja, so. Genau. Das kann man sehr gut so sagen. So. Und aber das merkst du halt auch, das ist also in dem Dokument ist ein schöner Satz so, dass sich keiner aus der Parteiführung getraut hat, dem Parteivorsitzenden die Grenzen zu zeigen. Die haben alles abgenickt, ständig. Das war auch bei Martin Schulz das Beste halt irgendwie. Am Wahlabendverlust schließen sie alle gemeinsam einstimmig, beschließen sie, nee, keine große Koalition mehr, wir gehen in die Opposition. Das hat irgendwie keine 24 Stunden gehalten. Da gab es die ersten Flankenschüsse aus der zweiten Reihe. Ja. bis ich dann die erste Reihe getraut habe, auch dagegen zu schießen, und hat es irgendwie keine Woche gehalten. Und dann denkst du so, Alter, ihr habt das gerade einstimmig beschlossen, könnt ihr nicht mal irgendwie sich mal eine Woche und einen Beschluss halten? Ja, das ist in der Tat, muss man auch sagen, also das ist einfach unprofessionell und lächerlich und ja, so viel Verantwortung, also so wenig Verantwortung zu übernehmen, das muss man sich auch erstmal trauen. Also, das ist ein Rosinenpicken, das ich absolut nicht gutheißen kann. Wenn man in solche Positionen kommt und wenn man Verantwortung übernehmen kann, dann muss man halt auch damit leben können, dass man halt auch mal Fehlentscheidungen treffen kann, dass man auch mal Fehler machen kann, die einem dann wahrscheinlich ein bisschen doller auf die Füße fallen, als wenn man halt nicht so viel zu entscheiden hat und nicht so viel Verantwortung trägt. Das liegt aber in der Natur der Sache. Das muss man sich halt vorher überlegen. Aber was mich halt wundert, ist, der Parteivorstand ist irgendwie, wie viele Köpfe groß? 28? Also ist irgendwie eine höhere Zahl. Also mit Kooptierten über 40, glaube ich. Ja, aber beschlussfähigen. Also die abstimmen müssen. Aber es ist irgendwie 28 oder 25, aber viel. Dass sich da irgendwie keiner findet, irgendwie, also, das ist, haben die irgendwie alle die Angst, ja, dass die ihnen das dann irgendwie... geht man als Nestbeschmutzer. Du hast hier die Stimmung und jetzt wieder alle gegeneinander, wir müssen doch Geschlossenheit zeigen. Da zählen die das seit 15 Jahren, den Scheiß. Es ist schrecklich. Es ist, und ja, in diesem Papier geht es auch darum, dass irgendwie Willy Brandt-Haus, das ist Willy Brandt-Haus selber irgendwie auch irgendwie ganzer, also das ist irgendwie alle gegeneinander und alle nicht mit, also nicht alle miteinander und alle gegeneinander. Das kannte ich zum Beispiel echt nur aus Vorurteilen. Das hat man irgendwie gehört, so Willy Brandt-Haus, ja, aber es bestätigt sich hier, das ist also richtig krass. Und dass am Ende haben irgendwie auch die Landesverbände irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt auf Berlin, nach dem Motto so, okay, was ist da jetzt los, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Das ist ja auch nur verständlich. Also das ist und jetzt nach der letzten Wolte der Vorsitzenden Andrea Nahles, jetzt mal, jetzt müssen wir natürlich der AfD auch hinterherrennen. Das ist so. Warum? Warum gibt es dieses innere Bedürfnis von Linken gerade? Wer hat das noch gesagt hier? War das nicht dieser FAZ-Heini, Feuilleton-Typi oder was, der geschrieben hat, getwittert hat, macht den Laden dicht, ihr Deppen? Finde ich sympathisch, die Ansage, weil... Warte mal. Also dieses inneres Bedürfnis von Linken gerade. Ja, FAZ-Korrespondent Patrick Barners. Ach, der, das, ja. Genau. Korrespondent... Ups. Genau, sie hatte der Passauer Neuen Presse gesagt, wir können nicht alle bei uns aufnehmen, wo man auch sagen muss, ja, natürlich, völlig richtig, wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Hat aber auch niemand gefordert. Hat auch niemand, und das ist auch wirklich, das ist so eine Binsenweise, so wie es kann nicht jeden Tag die Sonne scheinen. Ja, tatsächlich. Aber daraus erwächst doch überhaupt keine Konsequenz. Nee. Das ist doch völlig, völlig nichtig, die Scheiße. So, aber natürlich will man dann einer bestimmten Klientel mit irgendwie entgegenkommen. Ja. Das ist natürlich Das ist eine Dockwissel. Durchsichtig wie sonst was. Und dann hat sie gesagt, Menschen, die weder geduldet noch als Asylbewerber anerkannt werden, müssen schneller Klarheit haben, dass sie nicht bleiben können und zurückgebracht werden. Das gehört unweigerlich zur Willkommenskultur dazu. Sie funktioniert nur zusammen in einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat. Wer Schutz braucht, ist willkommen, aber wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Dazu müssen sich auch die Grünen im Bundesrat bewegen. Also, wir können das immer nach und nach auseinandernehmen. Menschen, die weder geduldet werden noch als Asylbewerber anerkannt werden, müssen schneller Klarheit haben, dass sie nicht bleiben können und zurückgebracht werden. Ja, natürlich. Ja. Das fordert jeder. Jeder. Man kann keinen Menschen, der mit so einer wirklich einschneidenden Anfrage in ein anderes Land geht, ja, den kann man nicht über Monate oder Jahre lang in Ungewissheit lassen. Will keiner. Klammer auf, rechtsstaatlich gehört aber auch dazu, dass man den Leuten den Klageweg beschreiben lässt. Das ist nicht wie irgendwie jetzt die CSU da irgendwie jetzt davon so Asyl vermeiden, wie nennen sie das, dieses Nazi-Wort, was die übernommen haben? Weiß ich nicht. Asylindustrie oder so, oder? Ja, und diesen Versuch jetzt irgendwie das rechtliche Gehör der Menschen irgendwie zu beschneiden, sollte. Oh. Ja, außerdem muss es ja auch, das darf ja nicht mehr hier kostenfrei sein, die Klage. Ist ja auch schon so eine Forderung. Wenn man sich denkt, ich hab sie gerade. Egal. Ja. Aber ja, natürlich muss das so sein. Ja, das betrifft natürlich erstens natürlich die hier bleiben, weil auch die müssen schnell wissen, okay, alles klar, ich kann hier meine Zukunft planen, alles gut. Kann mich integrieren, genau. Ich kann die Sprache lernen. Und die nicht bleiben, müssen es auch wissen, damit die nicht vielleicht jahrelang irgendwo dann doch schon irgendwie arbeiten, weil sie halt irgendwie vorläufig arbeiten dürfen oder was, sich hier irgendwie eine Zukunft aufbauen und sagen, ja, nee, oh, komm, jetzt gehst du halt irgendwie nach 5 Jahren, oh nee, schmeiß mich doch wieder raus. Und hast hier schon ein komplettes soziales Umfeld im besten Falle. Das ist natürlich alles völlig klar. Niemand sagt was anderes. Das gehört unweigerlich zu, ach, warte mal. Ja, das gehört unweigerlich zur Willkommenskultur dazu. Na gut, das ist so ein Getue, als wäre die Willkommenskultur so nach dem Motto so, ja, alle rein. Das ist so ein, ja, das ist im Nachhinein so ein, eigentlich, Andrea Nahles hat sich, ja, also wahrscheinlich während der Willkommenskultur sehr mit dem Begriff geschmückt und jetzt, wo er irgendwie ein bisschen verpönt ist, kann man den auch so ein bisschen so, das ist auch so eine, Sie funktioniert, die Willkommenskultur, nur zusammen mit einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat. Ja, muss man sagen, alles funktioniert nur mit einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat. Weil sonst kann man es nämlich gleich bleiben lassen. Ja. Wenn man es nicht durchsetzen kann, dann braucht man auch kein Recht. Ja. Also das ist völlig wieder so ein Nullsatz. So. Wer Schutz braucht, ist willkommen. Auch niemand hat was anderes behauptet. Ja, okay, vielleicht so ein paar Nazis, aber die lassen wir außen vor. Ja. Ja, die nehme ich eh nicht voll. Aber wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Ja, genau, hatten wir schon. Dazu müssen sich auch die Grünen im Bundesrat bewegen. Nee, eigentlich nicht, weil die das auch nicht behaupten. Also, ja. Das ist schon völliger Quatsch. So, aber Patrick Barners hier, Kulturkorrespondent. Der Hintergrund, das war jetzt zu den Grünen noch. Was die Grünen, deren Problem, also deren berechtigter Einwand ist, dass wir halt alle, also dass wir nicht kollektiv Menschen halt nur, woher sie herkommen, einfach direkt wieder zurückschicken, ja. Weil wir sichere Herkunftsstaaten irgendwie deklarieren, ja. Weil jeder Fall ist... die man per Rechtsverordnung festlegt. Ja, wirklich per Rechtsverordnung? Ich meine, das ist so, ja. Aber ich glaube, die Zustimmungspflichtig trotzdem. Ja. Sie ist definitiv zustimmungspflichtig. Ja. Also, hier, warte mal. Also Kulturkorrespondent der FAZ für Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Köln twitterte daraufhin, macht den Laden dicht, ihr Deppen. Als er den PNP-Artikel verlinkt hat. Das ist so ein perfides Fischen nach irgendwelchen Rechten oder so. Also, aber das Gefühl hat so, ja, wir müssen die Sorgen des Bürgers ernst nehmen. Achso, dann hat er geschrieben, niemand fordert alle aufzunehmen. Wer auf so etwas reagiert, wer fingiert, sich dazu zu verhalten, betreibt das Geschäft der Lügner und verabreicht Gift. Ja. Besser genau. Kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Definitiv. Darauf bezieht sich der Seeheimer Kreis. Und sagt, aber zu viele Menschen haben den Eindruck, dass alle aufgenommen werden. Auch gegen Recht und Gesetz. Diesem Eindruck ist Andrea Nahles offensiv entgegengetreten. Gut so, Ausrufezeichen. Und an diesem gut so, Ausrufezeichen, kann man auch vielleicht schon erahnen, ja, wer diesen Tweet verfasst hat. Von seinem privaten Handy aus der S-Bahn irgendwo in, weiß nicht, auf Mümmelmannsberg. Entschuldigung. Aber es gibt diese schöne Grafik, wo einfach mal gegengerechnet wird von den Fällen des Bremer BAMF und so allgemein allen Fällen, die von Richtern, Verwaltungsrichtern, also wo quasi erst beschieden wurde, dass Asyl nicht gewährt wird und dann ein Verwaltungsrichter gesagt so, nee, da wird Asyl. Das ist so ein bisschen, wenn man so einen Betrag sieht, so ein bisschen. Genau, das ist auch ein Riesenpunkt. Sowieso diese ganze Bremen-BAMF-Nummer ist ja sowieso. Das geht mir so auf den Sack, also. Enorm schlecht recherchiert. Wer sich da genauer für interessiert, dem lege ich sehr die Lage der Nation von letzter Woche ans Herz. Podcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier. Wie heißt denn die Webseite eigentlich? Lage. Nee, das ist Küchenstudio. Ach, küchenstud.io, genau. Ja, wir verlinken es. Die Lage, da wird das, nehmen die das relativ gut auseinander, was da eigentlich vorgefallen ist, auch schon in der Folge zuvor, aber jetzt die letzte Folge. Ging es auch um Jesiden, deren Anlassquote ja auch eh riesig ist. Ja, auch riesengroß ist. Und ja, da gab es halt in diesen, mal kurz zusammengefasst, in dieser Zeit, als so viele Akten auf dem Tisch lagen, die abgearbeitet werden mussten, eben weil keiner möchte, dass irgendjemand so lange warten muss, das war der Gedanke, da hat man jetzt gesagt, okay, und bei Leuten, die aus Staaten oder Zusammenhängen kommen, wo sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie nicht Asyl bekommen, das gibt es ja sowieso noch hoch selten, aber dass sie halt einen anderen Schutzstatus gewährt bekommen und die hier bleiben dürfen, da machen wir eine gewisse Verfahrensvereinfachung. Das kann man sich sozusagen verwaltungsrechtlich nicht anders vorstellen als wie im Baurecht. Ja, im Baurecht sagt man, okay, grundsätzlich musst du einen Bauantrag stellen, dann musst du irgendwie 1000 Sachen müssen eingereicht werden, durch Architektenentwurf, Statik, weiß der Geier. Aber man sagt, aber pass mal auf, wenn du so einfache Bauten machst oder so Bauten, sozusagen, die sich nach an bestimmten Normen orientieren, dann sagen wir, dann musst du einfach nur sagen, ich mache das so wie in der Norm und das muss jemand mit Sachverstand den Stempel drauf machen und dann sagen wir, okay, das wird vereinfacht behandelt, da wird nicht mehr alles, jede einzelne Schraube geprüft. Das ist da, was da vorgefallen ist. Ja. Nur, dass es halt nicht um Bauwerke ging, sondern um Menschen. Aber sozusagen verwaltungsrechtlich ist das sozusagen das gleiche Verfahren. Das macht man, um das ein bisschen effizienter auszugestalten, damit man nämlich die Ressourcen, die man hat, für die wirklich wichtigen Dinge. Für die wirklich wichtigen Fälle, also im Sinne von mehr Sachen vom Tisch bekommen und die Sachen, die dann eben intensiver sind, prüfungsintensiver sind, dass man dann mehr Zeit hat. Das ist da im Wesentlichen vorgefallen. Darüber hinaus sind die wohl auch noch materiell rechtlich sowieso alle korrekt abgelaufen. Es geht hier nur um Verfahrensfehler, die möglicherweise stattgefunden haben könnten. Ja. Ja. Das aber wohl auch nicht, weil eben das Verfahren vereinfacht worden ist. Und also was davon bleibt von diesem ganzen Ding, ist, dass eventuell diese Vorsteherin oder wie auch immer das so hieß von dieser Außenstelle, dass die sich hat eventuell mal zu einem Essen einladen lassen. Das ist das Einzige, was davon übrig bleibt. Und das ist die einzige, also und die wird wahrscheinlich, die wird sie maximal halt auch ihre persönlichen Konsequenzen tragen. Da wird es wahrscheinlich irgendwas geben. Das kann eine Vorteilsnahme sein, im schlimmsten Falle Vorteilsnahme im Amt. Das ist auch nicht so ganz spaßig. Da gibt es dann schon auf den Deckel, weil der Staat auch nicht gerne möchte, dass nun seine Beamten irgendwie bestechlich aussehen. Das heißt nicht, dass man sofort aus dem Beamtenverhältnis entfernt wird und nicht, dass man hier in den Knast gesteckt wird für 5 Jahre. Aber das heißt schon, da sprechen wir schon von einer signifikanten, spürbaren Strafe, die es da gibt. Und auch disziplinarrechtlich gibt es dann auch noch sicher was auf. Wenn es so sein sollte, aber das ist der einzige Vorwurf, der noch bleibt. Also, wen das interessiert, Lage der Nation, letzte Folge, wird es schön auseinandergenommen. Das finde ich also wirklich irritierend, wie die FDP da rumeiert mit dem Untersuchungsausschuss. Irgendwie so, also. Man merkt halt richtig, wie Christian Lindner am liebsten diesen Untersuchungsausschuss gerne hätte und am liebsten mit der AfD zusammen, weil er hat irgendwie jetzt Bock, mal richtig einen auf kurz zu machen. So, er möchte jetzt endlich mal der rechte Shootingstar sein. Von welcher Partei redest du gerade? Redest du jetzt gerade von der AfDP oder von der AfDP? Zweiteres. Okay. Und man merkt irgendwie, dass es in dieser Partei scheinbar immer noch ein paar Restvernünftige gibt, die ihn davon abhalten. Aber ja, vor allen Dingen, der Witz ist auch, wenn man sich das dann so zum Ende anhört, wenn es dafür einen Untersuchungsausschuss gibt, dann ist das, muss man sagen, was da innerlich in dem Untersuchungsausschuss passiert, ganz schön mau, schnell abgearbeitet und das ist auch eher, wird man da ein bisschen in Langeweile enden, weil so viel aufzudecken gibt es nun wirklich nicht. Das könnte man aber wahrscheinlich auch in einer Sitzung eines Innenausschusses. Ja, das wird ja jetzt im Innenausschuss derzeit betrieben, ja. Da kommen auch alle, Olle de Maizière kommt auch nochmal kurz und sagt, was er dazu weiß und was auch nicht. Dafür sind so Ausschüsse ja auch durchaus da. Ja, wir haben jetzt einen großen Bogen, aber SPD, ja. Wir müssen es nochmal durchlesen, vielleicht machen wir nochmal in der nächsten Sendung was Genaues dazu. Ja, schauen wir mal. Aber ich persönlich empfehle tatsächlich das dritte Kapitel, das sind irgendwie 20 Seiten, das kann man sich durchlesen, das ist ganz erhaltend. Am Ende deckt sich das so ein bisschen relativ auch ganz gut mit dem Artikel von Matthias Feldkirchen damals über Schulz im Spiegel. Mhm. Das ist nochmal eine Facette nochmal grundsätzlich auf das Willy Brandt-Haus nochmal und deren das Parteivorsitzenden, aber es ist irgendwie, deckt sich relativ das Bild, dass du eine Partei hast, die die einfach auch organisatorisch einfach nochmal desolat aufgestellt ist. Also es rafft sich, also ja, klar, du kannst, also wenn ich das richtig verstanden habe, also Menschen haben mir Geschichten erzählt, wie das so lief, dass halt damals, als die drei Shootingstars der SPD, Gerhard Schröder, Lafontaine und Heyer, Scharping, als bei denen irgendwie unklar war, wer es denn jetzt wird, da hätte wohl der Müntefering irgendwie drei Schatten Campas, wie es so schön halt, so Kampagnen aufgezogen, die einfach parallel drauf arbeiten quasi, sie taten so und haben so gearbeitet, als wäre einer ihr jeweiliger dafür jetzt gerade quasi jetzt Kanzlerkandidat. Und als klar wurde, wer es wurde, haben die anderen zwei einfach ihre Arbeit eingestellt und das quasi laufende, man hat quasi aus dem Heißstart arbeiten können, nicht aus dem Kaltstart. Und während hier irgendwie in den letzten 2 Jahren so war, ja, Sigmar Gabel hat sich dann irgendwie nach einem guten Wochenende da eigentlich nochmal ausgeschissen, wer es jetzt sein sollte, hat dann im Willy Brandt-Haus wahrscheinlich angerufen, so, ja, es wird der Schulz. Und plötzlich alle so, wir sind nicht vorbereitet. Ja, natürlich sind wir nicht vorbereitet, weil nicht klar war, also wahrscheinlich war auch wahrscheinlich die Ansage vom Alten, bitte nichts vorbereiten, weil das könnte ja leaken, wie alles im Willy Brandt-Haus ja leakt. Man müsste einfach nochmal messen, wie viel SMS so nach so einer Parteivorstandssitzung geschrieben werden. Das ist wahrscheinlich so einmal so explosionsartig. Ja, weil diese Partei auch irgendwie, also noch die Fresse halten kann. Jeder muss sofort Deutungshoheit erlangen. Ja. Ich schweife jetzt ab. Ja, ist richtig. Du hast mir noch was gesendet? Ja, ich habe mir was geschickt. Ich weiß nicht, das... Jetzt nichts für hier, oder was? Doch, okay. Kann man auch durchaus mal erwähnen. Das taucht ja auch immer wieder in der Presse auf. Thema Reichsbürger, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Das Fachmagazin schon fast. Und da ist es jetzt so, dass das Land Brandenburg jetzt von der Woche, es gibt sozusagen... Oh, die dritte Auflage. Okay. Genau. Wie heißt es so schön? Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung, Reichsbürger, in Anführungszeichen. Genau, ein Handbuch, das ist so, das haben wir, das hast du, glaube ich, mal irgendwann... Mal vor Ewigkeiten mal erwähnt. Dass es das gibt. Da ist jetzt die dritte und aktualisierte... wow, fast 300 Seiten. Ausgabe erschienen. Ich habe keinen detaillierten Überblick, was da neu ist und was da reingeschmuggelt wurde und was da überarbeitet wurde. Aber das ist so ein, wer sich dafür interessiert, mal so ein kompletter Abriss. Oh, Malto-Inkasso ist auch dabei. Da ist natürlich viel Zeug drin, der irgendwie nicht interessiert, so im Sinne. Das heißt, sehr forschungslastig halt. Das irgendwie ja, vor allen Dingen an Verwaltung halt gerichtet, ne? Also wie halt so Behörden, so Gemeinden mit denen umgehen sollen. Das ist so, ich weiß nicht mehr, wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne durchlesen. Aber es gibt sehr, sehr großartig Teil 1, das Phänomen Reichsbürger. Und da gibt es dann nochmal, was sind Reichsbürger, was sind sagen sogenannte Selbstverwalter und woher rekrutiert sich das und was ist das für eine Ideologie? Und da gibt es dann auch die sogenannten souveränen Bürger in den USA und so dergleichen da. Das habe ich nur gerade. Viel lustiger finde ich ja, dass hier noch mit dem offen gehabt. Mit dem, dass manche glauben, dass die DDR noch existiert. Das finde ich am lustigsten. Ja. Ich bin Reichsdingsi. Also ich bin hier... Du glaubst, die DDR existiert noch, ja, Dennis? Ist das so? Ja, ich wohne deswegen in Ost-Berlin und bin deswegen auch Vorsitzender des Parteirats. Wusstest du übrigens, dass in Wirklichkeit Deutschland unter englischer Besatzung steht? Unter englischer Besatzung? Ja, ist doch ganz klar, weil die Justizministerin hat ja die doppelte Staatsbürgerschaft. Und weil die Justizministerin, aber die ist doch jetzt seit 6 Monaten. Ja, aber deshalb gilt jetzt aber englisches Recht, Dennis. Seitdem gilt englisches Recht. Auch an dieser Stelle sei sehr verwiesen auf sonnenstaatland.info, heißt es, glaube ich, oder, Dennis? Ich google mal Sonnenstaat. Ja, Sonnenstaatland. Das ist so ein Watchblog im weitesten Sinne, dass sich damit auseinandersetzt. Da gibt es auch ein Forum, das ist vielleicht ein bisschen zu speziell dann schon, da lese ich auch nicht drin, aber gibt auch einen Twitter-Account dazu, einen Blog, es gibt auch eine eigene App, da kann man sich dann so die Push-Nachrichten schicken lassen und da geht's halt alles, was die Reichsbürger bewegt, wird da thematisiert. Oh, Wikimania schreibt, das ist ein Pranger- und Diffamationsportal. Aber wenn Wikimania das sagt. Ja, dann muss es ja stimmen. Genau. Ja, also das Schöne ist, und das ist wirklich das Interessanteste. Ich ziehe dann immer, wenn die Push-Nachrichten so oben reinkommen bei iOS, ziehe ich immer runter. Manchmal sind nämlich in diesen Auszügen schon Links drin. Und besonders interessant wird es dann, wenn es Links zu JPEGs sind. Dann weiß man nämlich schon, das sind irgendwelche Screenshots aus geschlossenen Facebook-Gruppen. Ah. Und dann wird es immer richtig lustig. Kennst du eigentlich den Twitter-Account Cursed Alman Bilder? Ja, hast du mir letztens gezeigt. Ich erwähne ihn jetzt hier, weil wir ihn noch nicht dann hatten. Er ist ein Twitter-Account, der so das Best-of von so Facebook, Nazi, Reichsbürger, whatever, also alles so diese braune Suppe postet. Das ist ein sehr schöner Twitter-Account. Nennt sich Alman Bildern. Bilder. Und da gibt es halt sehr schön. Das ist halt die Photoshop-Künste der Nazis sind echt manchmal sehr, sehr schrecklich. Und grundsätzlich die Regel ist, sehr viele JPEG-Artefakte. So ein Bild muss grundsätzlich durch 200 WhatsApp-Gruppen gehen, gescreenshottet werden, ausgeschnitten, auf Facebook gepostet werden, wieder runtergeladen werden, wieder hochgeladen werden, damit es wieder komprimiert wird. Und das ist alles voller JPEG-Artefakte. Ja. Das ist so schön. Lohnt sich total. Ja, wo sind wir jetzt? Thementechnisch? Frittieren oder Ingo Lenzen? Was willst du machen? Wir können gerne mal kurz über Ingo Lenzen sprechen, am Ende widmen wir uns noch dem Frittieren. Ja. Ingo Lenzen hat einen Twitter-Account. Ja. Wisst ihr, wer Ingo Lenzen eigentlich ist? Ingo Lenzen ist ein Anwalt. Ja. Und laut Twitter-Profil. Aus Berlin, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Und laut, also sein Twitter-Bio ist Anwalt und TV-Schauspieler. Ja. uns Fußballern besser bekannt als der Mann, der komisch Schauspielern für Riegel wirbt. Genau, von Leyenberger, die Hauptsponsor des 1. FC Union Berlin sind. Und auch allgemein Sponsor der Bundesliga oder zweiten Bundesliga. Und Ingo Lenzen wurde bekannt, glaube ich, zunächst also als Anwalt aufgetreten bei Richterin Barbara Salisch. Ach wirklich? Er hat bei Barbara Salisch angefangen? Ich glaube, da hat er gelernt, ja. Ja. Und dann gab es und ich, super wenn ich mich richtig, ich weiß aber nicht wann genau. Ich guck mal, anfangs war das ja noch so, dass halt tatsächlich da echte Fälle verhandelt wurden. Nee. Erst bei Richter Alexander Holt. Ah, okay. Ah, alles klar. Und dann von März 2003 bis November 2009 hatte er mit Lenzen und Partner eine großartige Serie. Genau. Es ging immer um Detektive. Ja. Und das ist so, da war auch den Eindruck so, ist das eigentlich legal, was die da tun? So. Also halt so im Grenzbereich zwischen Populärjura und schlechter Unterhaltung, was ja auch durchaus große Überschneidungen hat. Aber zu Richterin Barbara Salis, da gab es tatsächlich zwei Varianten. Das war anfangs tatsächlich... Ja, echte Fälle. Das waren echte Fälle. Also es waren Schiedsgerichtsverhandlungen. Mhm. Und erst später wurde es dann auf so fiktive Strafrechtsfälle. Weil Raubmord und Vergewaltigung kann man leider nicht im Schiedsprozess regeln. Das ist sehr richtig. Man muss aber auch sagen, dieses, dass da so Schiedsgerichtsfälle verhandelt werden, das gab es früher auch im ZDF übrigens. Ja, stimmt. Wie war das denn? Wie hieß das denn? Das hat auch nochmal... ZDF-Gerichtsshow. Da gab es dann immer so, da wurden dann sozusagen die Parteien einzeln hier vorher so kurz befragt. So quasi, eigentlich... Ich sehe schon. Also und zwar, es gibt eine Gerichtssendung, eine Sendung, da gab es die Ära des ZDFs, ein eigener Abschnitt. Und da gab es einmal, es gab im ersten das Fernsehgericht und dann waren bis 99 Gerichtssendungen nur noch im ZDF zu sehen. Dann gab es Ehen vor Gericht und dann gab es noch... Streit um drei, ganz genau. Ja. Ah, hervorragend. So, und es ging um Nachbarschaftsstreit und kleinere Delikte, die von den Richtern Eugen Menken und später Guido Neumann im Amtsgericht sowie Ulrich Volk im Arbeitsgericht entschieden wurden. Und Eckehard von Bahnhof führte durch die Sendung. Bis 2003 lief das. Ja, und da durften noch Leute dann erstmal so, die wurden die Parteien befragt, was halten sie davon? Ja, also ich bin der Meinung, da müsste so und so sein und so, ich verstehe das alles nimmer. Und dann, Streit um drei, das ist ein so schöner Name. Wurde es gelöst und dann gab es noch so Abschlussstatements und dann war alles schön. Das war... Es gab auch zwischen 69 und 72 gab es eine Fernsehserie, das königliche bayerische Amtsgericht. Das waren aber fiktive Fälle. Oh, es gab auch eine Hörfunksendung. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück, hieß die ganze Sendung. Ja, gut. Naja. Irgendwann 52. Ja, also Nordwestdeutsche Rundfunk. Gerichtssendung. Und naja, Ingo Lenzen, also von Alexander Holt, erstmal einmal, dann halt, und dann ist er jetzt auch irgendwie, der ist auch so, macht auch so Vorträge und ist halt viel im Fernsehen unterwegs. Er hat aktuell so eine Live-Sendung, wo er irgendwie Leute anrufen können und ihm Fragen stellen dürfen und wo dann Ingo Lenzen wahrscheinlich dann anfängt so, also ich darf sie jetzt natürlich nicht beraten, aber wenn wir mal abstrakt davon ausgehen, dass, dann, also wahrscheinlich sagt er es nicht, aber also ich muss ehrlich sagen, ich habe nie so ein richtiges Verhältnis zu diesem Mann aufbauen können, muss aber sagen, dass wenn er mir in letzter Zeit so über Twitter flimmert, dann ist der mir gar nicht so unsympathisch. Der ist relativ, wirkt, also entweder, das muss man, kann man so sagen, entweder... Er hat ein gutes Social-Media-Team. Ein gutes Social-Media-Team. Oder er ist so. Oder er ist so, ja. Und wenn er so ist, ja, nehmen wir das mal an, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder er ist ein ziemlich lustiger, selbstironischer Typ, oder aber er hat leidet unter kompletten Realitätsverlust. Eins von beiden ist möglich. Ich würde sagen, für alles dazwischen gibt es nicht so viel Raum. Nee. Der macht halt so Selfies und dann schreibt er so Sachen: Guten Morgen, raus aus den Federn, genießt diesen herrlichen Samstag, Lachsmile-Emoticum, habt ein wunderschönes Wochenende. Drei Herzchen. Aber auch so schöne Bilder von ihm am Frühstücksbuffet in irgendeinem Hotel in der Provinz. Ja. Oder im Flugzeug. Oder irgendwo im Essen. So. Und zwar auch oder keine Auto. Und zwar auch keine Selfies, ne? Das heißt, entweder. Mein Lieblingsding ist natürlich, ist der in der Tankstelle. da steht Ingo Lenzen an der Tankstelle an der Kasse und sagt da, und der Tweet darüber ist, guten Morgen, was für ein kulinarischer Absturz von zu gestern, weil er jetzt in der Kasse irgendwie in der Tankstelle rumsteht, habt einen wunderschönen Dienstag und bleibt mir gesund. Ach stimmt, weil am Vortag davor wurde er am Buffet fotografiert. Ja. So schön, der Twitter-Account lohnt sich total. Ist inhaltlich nicht so gehaltvoll, aber Ingo Lenzen. Ja, gibt auch Bilder aus seinem Garten. Also ja. Ist wirklich schön. Ist drollig. Gefällt mir gut. So, zum Frittieren, Dennis. Frittieren, ja. Ich habe mir einen Airfryer gekauft. Und zwar wirbt Philips damit, dass das irgendwie 120% weniger Fett sei. 120% weniger. Ja, ich glaube, die genaue Zahl, lass mich mal, der Karton steht da. Die genaue Zahl ist, für ein leichtes, lecker zubereitete Gerichte mit bis zu 80% weniger Fett und dann ein Sternchen. Und dann wird es klar und ich kann es nicht mehr lesen. Airfryer ist eine Heißluftfritteuse. Ja. Also Fritteusen sind ja normalerweise Becken, das sind Heizstäbe, darauf gibt man ein beliebiges Fett. Das wird heiß und dann frittiert man Zeug da drin. Und wenn man es rausholt, ist es knusprig und trieft voller Fett. Ja. Das ist eigentlich ziemlich geil, aber vom Handling ein bisschen kompliziert, weil du musst halt mit heißem Fett oder Ölen hantieren, dann weiß man nicht wohin, das ist eklig zum Saubermachen. Und überhaupt, das trieft ja so ein bisschen von dem Zeug und ist auch nicht so richtig gesund. Also hat sich dieser niederländische Mittelstandsbetrieb gedacht, wir machen das mal mit Luft. Was das ist am Ende eigentlich ein Heißluftofen. Also man fettet das alles so ein bisschen ein? Nee, gar nicht. Also ich glaube, es gibt zwei Arten. Also es ist empfohlen, ist es halt bei Fritten und so braucht man es nicht, weil die haben genug Eigenfett, also die werden ja vorfrittiert in der Fabrik. Ja. Weißt du, warum die so knusprig sind? Weil die doppelt frittiert werden. Auch? Die werden nochmal in Kartoffelstärke paniert. Ach so, ja, okay, ja. Lohnt sich total, es gibt eine Sendung, wie geht das, vom NDR, ja. Das ist die beste Doku-Reihe der Welt, das sind 30 Minuten also es ist halt so Sendung für der Maus, für stupide Menschen, ja. Wo einfach so gezeugt wird, wie man Zeug macht, ja, schön. Ist halt öffentlich-rechtliches Galileo, ist auch sehr Product-Placement-lastig, ehrlich gesagt, also das ist grenzwertig. Ja, müssen die machen, sonst kommen die halt nicht in die Fabriken rein. Genau, also wenn die halt eine halbe Stunde lang über Lübecker Marzipan reden, dann kommt das Logo und der Markenname sehr, sehr oft vor. Ja. Aber dafür gibt es eine Folge zum Thema Kartoffeln. Die schmutzigen Deals des Staatsfunks. Das ist ja. Die werden wir verlinken. Sehr und, gut. Deswegen, Fritten kann man einfach so drin machen. Und am Ende ist es halt so ein Topf und da ist oben ein Gebläse und da wird einfach mit sehr viel, mit heißer Luft und sehr viel hohem Gebläse einfach das ganz gut durchgeblasen, das Zeug. Wenn ihr mal Fritten selber machen wollt, ne, aus Kartoffeln, und ihr euch gesagt, habe ich schon mal probiert, das funktioniert nicht so geil, der Trick ist wirklich doppelt frittieren. Ja. Erst frittieren bei so 120 Grad, also quasi so leicht erhitzen, so bis die fast gar sind oder gar. Gar, genau, du willst eigentlich die gar haben und dann willst du mal frittieren. Und dann nimmst du die raus, lässt die abtropfen und legst sie irgendwie auf Tücher am besten, damit die irgendwie Fett alles verlieren und lässt die kalt werden. Und wenn du sie dann brauchst, kannst du sie ab dann in heißes Fett packen und von außen nochmal durchfrittieren. Und dann hast du nämlich richtig geil außen kross und innen weich. Habe ich die besten Bratkartoffeln sind auch vorgekocht. Also ein Tag alte Kartoffeln. Genau. Die besten Bratkartoffeln. Genau. Und das ist, so funktionieren Fritten, so kriegt man ja zu Hause hin, dass man denkt, meine Fresse, richtig geil. Ist halt nur eine Heidenarbeit, dieses Doppelfrittieren. Und wenn man halt nur so handelsübliche Töpfe hat, dann ist das auch, kommt nicht so viel bei rum. Aber kann man für Spaß mal machen. So, und ich habe den kleinen Airfryer. Und das funktioniert ganz gut. Also ich habe da jetzt schon Fischstäbchen-Zeug gemacht, habe Gemüse schon gemacht. Wie viel Pommes passen da rein? Zwei Portionen. Das ist tatsächlich eher so ein Single-Gerät. Hm. Also müsste ich schon die Monster-Variante Die XL-Variante. Es gibt bei der FAZ einen Artikel, wo die das getestet haben. Und da passt ein ganzer Broiler rein in die XL-Variante. Hm. Ja. Das nicht ist schlecht. Ja, ja, aber. Und das ist auch das Einsteigergerät. Das hat auch relativ nur zwei. Es hat einen. An und aus. An und aus nicht mal. Sondern es hat eine Zeituhr. Ja. Wenn du die aufdrehst in der Mikrowelle, geht's los. Und einen Temperaturregler. Mehr ist das nicht. Okay, ja gut, aber das reicht ja auch. So, es gibt ja nochmal Geräte mit Display und FIFA Pro und App. Und also man kann sich da. Also Philips bietet da vom Einsteigergerät bis zum Multifunktionsding sie alles an. Ja. Wir kriegen leider keine weiteren gesponsert. Das ist schade. Was heißt denn keine weiteren? Also einen habe ich schon. Ist der gesponsert? Nein, hm. Leider nicht. Gut. Ja, weißt du, wie ich frittiere? Ich frittiere einfach im Topf. Ich habe nicht mal eine Fritteuse. Das würde ich mich nie trauen. Warum? Weil, wenn du hier einen Gasherd hast. Erstens, ja, ich habe einen Gasherd. Ja. So, würde eigentlich schneller funktionieren. Also ich kann da wahrscheinlich, also ich kann damit schon ordentlich Mammut durchgaren schnell. Aber machst du es mit einem Thermometer irgendwie oder machst du einfach Gefühl? Achtung, jetzt pass mal auf. Jetzt kommt nämlich wenn du deinen Finger reinsteckst, jetzt kommt das Shit. Kann man alles mit Thermometer machen, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber wir haben sehr, sehr lange Zeit hatten wir kein Ceranfeld, das irgendwie so in eine Arbeitsplatte eingelassen war bei uns. Sondern wir haben eigentlich bis vor 2 Jahren oder so immer noch gekocht, wie sozusagen vor 10 Jahren in meinem Haushalt, als wir da in eine gemeinsame Wohnung gezogen sind, mit so 2 Aufstellplatten. Das waren früher einfach so Heizplatten, so wie man die kennt, so, für, so Camping-Style. Und dann haben wir irgendwann mal auf so aufstellbare Induktionsplatten umgestellt. Das ist auch der geile Scheiß. Induktion. Die waren, genau, haben wir jetzt einfach fest verbaut im Dings. Ist geil, macht Spaß, gar keine Frage. Aber jetzt haben wir so ein IKEA-Induktionsfeld. Das ist auch gut. Aber was diese Aufstellplatten haben, ist ein richtig krasser Scheiß. Und das ist Voodoo. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber man kann nicht nur Stufen einstellen von 0 bis 10, sondern auch eine Temperatur vorgeben. Oh. Und wie das passiert, weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Und dann kann man einfach auf 180 Grad stellen und dann erhitzt du das Öl auf 180 Grad. Ist ja EU-konform. Und dann schmeißt du das da rein. Ab wann war das krebserregend? Ich glaube, man soll es eigentlich nicht heißer als 160 machen. Ach so. Aber es schmeckt halt besser. Natürlich schmeckt es so besser. Und das funktioniert sehr gut. Und so mache ich das auch weiterhin. Dann hole ich diese Platten raus, dann stelle ich die irgendwo hin, auf den Tisch, ja, wo das in der Mitte rumsteht, dann wird erstmal groß rumfrittiert. Ausnahme, so kleine Sachen wie Fritten oder so, dann nehme ich einfach nur eine hohe Pfanne, mache ein bisschen Öl unten rein, so einen Zentimeter dick oder so, lege die Fritten rein und werden die gebraten in der Pfanne. Funktioniert hervorragend. Aber was machst du mit dem Öl? Naja, wenn du halt so 3-4 Runden in der Pfanne Fritten brätst, ist das Öl fast weg. Ja, natürlich, okay. Aber in so einem großen Topf musst du, das ist so das Handling, dann musst du das Öl irgendwo wegkicken. Ja, das Öl hält eigentlich relativ lange. Ich kipp das dann immer durch Kaffeefilter in Flaschen. Ja. Und dann kann man das schon ein bisschen, also man merkt auch, wenn das übel riecht, dann ist halt nicht mehr gut. Ja. Obwohl, dann ist es meistens noch gut, aber man benutzt es dann nicht mehr. Okay, aber es ist dieses Handling, was mich halt nervt. Einfach durch Kaffeefilter jagen. Ja. So, bei dem Ding kaum Reinigung. Aber dafür wieder ein extra Gerät, das irgendwo rumsteht. Ja, aber es ist das einzige Gerät, ehrlich gesagt, was mir rumsteht. Also, ja. Also was ich noch nicht gemacht habe. Also hätte ich prinzipiell auch Bock drauf, aber ich weiß nicht, wie das hinstellen anderes kann. Zeug machen. Also das Rezeptbuch ist voll, also Kuchen, Aufbackbrötchen, es ist halt ein Heißluftofen. Ja, ich sag, finde ich alles ganz geil. Und wenn du wenn du halt Sachen hast, also wenn du selber Kartoffeln machst, also selber fritten, sollst du sich auch einen Löffel Öl reinkippen. Also es gibt für bestimmte Gerichte, wo es aber auch mal für den Geschmack. Also wie gesagt, finde ich alles ganz geil. Fett ist ich kann das nirgends hinstellen. Ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Schrecklich. Kein Platz. Ja. Ja. Aber beste Anschaffung bisher in meinem Leben. Aber zum Frittieren, jetzt nochmal eine Sache. Ja. Und ich gebe das jetzt mal einfach in die Public Domain, weil ich habe den Eindruck, dass aus mir kein Gag-Autor in Late-Night-Talkshows in Deutschland mehr werden wird. Also, aber bitte hier schön Creative Commons. Mein Name muss genannt werden, wenn das benutzt wird. Also nicht Public Domain, sondern schön, ich will, dass das CC noch bei. Mehr. 3-0 Germany. Genau, man soll mich erkennen. Und zwar heißt ein Spiel für so eine Talkshow, Late-Night-Situation, wie auch immer. Ja. Und die heißt Geld frittiert die Welt. Okay. Ist das schon der ganze Gag oder kommt noch was? Nein, kommt jetzt noch was. Und okay. Das ist tatsächlich ein Spiel mit Publikumsbeteiligung. Oh. Man nimmt also jemand aus dem Publikum, ja, und jemand anders aus dem Publikum, also 2, die gegeneinander spielen. Und etwas abseits, die stellt man da hin, an so einen kleinen Bartisch oder was, die müssen irgendwie auf so ein Schild schreiben, was sie erraten oder was sie meinen, da zu erkennen. Und was sie erkennen, ist passiert wie folgt. Vorne steht ein Gag-Autor, ein paar Meter entfernt, ja, und der Moderator steht neben diesem Gag-Autor. Es muss der Gag-Autor sein, weil es halt immer ein Schwein sein muss, das es dann trifft. Und es liegen frittierte Dinge happengerecht aufgebahrt vor diesem Gag-Autoren, möglichst am besten noch frisch aus der Fritteuse geholt. Ja. Und der Moderator reicht dem Gag-Autor das zu und hält ihm ein Kärtchen hin, auf dem steht, was da frittiert wurde und was er jetzt essen muss. Und an der Reaktion des Gag-Autors müssen die Kandidaten erraten, was da frittiert wurde. Sehr schön. Das ist, hört sich übel an für den Gag-Autor. Ja, aber witzig. Ja, definitiv. Geld frittiert die Welt. Ja, bin ich gut. Möchte ich gerne sehen jetzt. Ja, ich auch. Schon seit Jahren, aber auf mich hört ja keiner. Ja. Ja, so viel zum Thema Frittieren. Das war schon, also fast. Oh, warte. Apropos Frittieren. Wo fährst du demnächst hin, wo es auch Fritteusen gibt? Nein, wo es Pommes gibt. Ah, scheißegal. Fritten. Ich glaube, da sagt man Fritten. Fritten. Ich fahre nach Brüssel mal wieder. Ich war längere Jahre nicht in Brüssel und da wohnt jetzt, zum Glück wohnt da jetzt ein Freund, der mit mir, kenne ich schon mal länger, war auch mit mir hat das Referendariat mit mir zusammen gemacht, der arbeitet jetzt in Brüssel und da haben wir irgendwie keine Kinder an dem Wochenende und dann fliegen wir mal einfach nach Brüssel und gucken uns das mal an. Und ich habe für den Rückflug, aber auch nur für den Rückflug, noch einen Koffer gebucht. Oho. Eine Reisetasche vor Ort gekauft, eine billige, Hauptsache groß. Und der EU-Kommissionspräsident entführt. Hauptsache, nein, nee. 23 Kilo Maximum. Also ich kann den nur größeren Stücken kann ich den EU-Kommissionspräsidenten mitnehmen. Dann muss ich es aber, glaube ich, nicht verzollen, weil ist ja EU. Ach so, stimmt, ja. Nee, der wird einfach vollgepackt mit Schokolade, geilem Zeug. Ach so. Mhm. Das ist dann Belgien. Das wird gut, ja. Das wird irgendwann demnächst stattfinden. Und dann werde ich berichten im Nachgang. Ja, ich habe nichts mehr auf der Liste. Hast du noch was? Ich habe eine Frage. Ich habe in meiner Quizmine in Potsdam, habe ich ja sozusagen so ein kleines Büro und da ist auch ein kleiner Teil, so mein Spind quasi, bei dem ich mich dann umziehe, der hat auch eine Innenseite und die will verschönert werden. Und die Innenseite ist so groß wie, sag ich mal, so vier Wände eines konventionellen, etwas größeren Büros. So, der sehr ausladender Spind ist halt so ein Trickspind. In Wirklichkeit ist der ganz klein, aber wenn man reinsteigt, ist der ganz groß. Und Mary Poppins-artig. Ach so. Ist halt Günther Jauch. Ja. Der macht halt solche Dinge möglich. Ja? Das ist ja auch beim Fernsehen und wir nicht. Und mahnt Günther Jauch uns wohl irgendwann ab, dass wir nicht mehr behaupten dürfen, ich würde für ihn arbeiten in der Quizmine in Potsdam? Das ist ja ein Podcast erstmal. Hören. Das ist eine interessante Frage. Naja. Ich glaube, es ist Kunstfreiheit. Vermutlich schon. Wenn man dann erkennt, dass es gelogen ist. Aber ich meine das ja bier ernst. Ja, aber es ist ja Teil. Das ist ja Kunst. Das Kunststückchen. Und dann, das muss ich irgendwie ein bisschen aufpeppen. Und du möchtest hier keine nackte Frau wie so. Ja, nee, das ist alles irgendwie doof. Und ja. Bilder von der Familie aufstellen. Ja, gut, habe ich alles schon gemacht. Aber die siehst du eh den ganzen Tag daher. Also, so, bitte. Ja, kann man auch alles machen. Aber irgendwas, und zwar muss es, sag ich mal, das ist die Anforderung. Und da wird es ein bisschen schwierig. Möchte ich schon, dass es irgendwie meine Persönlichkeit widerspiegelt, so ein bisschen. Allerdings muss es auch so sein, dass Günther ja auch persönlich in mein Büro treten kann und nicht vom Glauben abfällt, wenn er das entdeckt. Und da hätte ich gerne Vorschläge. Ich habe. Das ist ja schon eigentlich mit dem Ron Swanson-Plakat ja schon relativ weit gezogen, die Grenze, oder? Ja, genau. Bei mir hängt ein kleines, eine kleine Pyramid of Greatness. Ja. Verlinken wir. Verlinken wir sehr gerne. Und ja, musste ich tatsächlich schon mal erklären, was das bedeutet. Es ist, und hab dann noch ein YouTube-Video hinterher geschickt, damit das auch verständlich wurde. So ist etwas zum Aufhängen, okay. Genau, und ich hab, und zwar richtig geil, das gab's bei All Posters, ist aber leider vergriffen jetzt mittlerweile. Star Trek 2, Der Zorn des Khan, Poster, und zwar das japanische Filmposter dazu. Ach. Das sah ziemlich großartig aus. Okay. Japan-Poster, guck ich mal. Das sah wirklich geil aus. Sowas die Richtung, das wäre schon ganz okay. Hier. Oh ja, das ist fancy. Ne? Das ist in der Tat fancy. Verlinken wir. Das ist wirklich schön, ja. Verlinken wir. Tolles Poster. Und ich brauche natürlich dann irgendwas, das man auch rahmen kann. Ich habe keinen Bock, da einfach nur so Poster hinzustecken. Also möglichst Poster oder Bilder. Du bist ja auch hier im Bilder in der da kann man sich schon die Rahmung leisten. Höheren Minendienst. Ja. Da soll man auch schon sehen. Nein, aber möglichst Größen, für die ich auch Rahmen bei Ikea kaufen kann, das wollte ich sagen. Da spart er wieder. Ja, nur fürs Büro. Genau, hier, All Posters. Ich klicke mal wieder drauf, aber letztens haben sie es rausgeschmissen. Es lädt. Ja, hast du sonst noch irgendwie eine Idee, so spontan? Nee, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich zu ironisch, aber irgendwelche. Es gibt von der Bundespost so alte Motivationsplakate, die albern sind. Wo? Weiß ich nicht. Also, ich hab das nur in einem. Also, müsste sie mal raussuchen. Ich weiß nur, dass es einen gibt im Kontext des BTX-Hacks, wo die Deutsche Bundespost so ein Plakat mit so typografisch rausgebracht hat, BTX ist sicher. Die Hacker lügen. Also, es war so irgendwie so ziemlich propagandistische Sprüche. Sehr schön. Also wahrscheinlich gibt es ganz gute alte Bundespost-Motivationsplakate, die Pflichtaushang waren. Bundespost. BTX-Hack. Ja, sowas immer sehr gerne. Plakat. Also es, weiß nicht, ob du das immer nachgedruckt bekommst, aber... Achso, hier zum Thema Allpost, es gibt natürlich noch andere Anbieter, ne, die sowas verkaufen. Es gibt closeup.de und... ich finde, ich habe es auch nur im beschrieben bekommen, aber ich sehe das Bild DM-Fotowelt. Ah, leider nicht. Irgendwie BTX-Plakat. Gab das so ein Motivations Ding sie? Also, ja, vielleicht finde ich es nochmal und verlinke es, aber war lustig beschrieben. Ja, sowas hätte ich natürlich gerne, ne? Also so, ich kann schon jeder, genau. So, das wäre noch eine Bitte von mir, ansonsten haben wir auch nichts. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, sonstige Kritik habt, Kritik könnt ihr also sonst wohin schieben, ich zeige mit den Fingern unter mich, in den Kommentarbereich. In die Kommis, macht's. In die Kommis. Bro, schreib's in die Kommis. So. Folgt uns weder auf Instagram, weil da haben wir kein Konto, aber auf Facebook und Twitter haben wir was. Auf Facebook missachten. Sträflich missachten. Ja, ist ja. Ich wollen wir mal einen Instagram-Account machen vielleicht? Ja, was machen wir da drauf? Weiß ich nicht. Komm, wir machen ein Selfie jetzt für den Instagram-Account. Stories. Nein, sehen Leute, dass ich ein Hemd anhab. Bist du bescheuert? Warte. So, hier, Selfie. Also, wo ist denn iPhone X? Mach mal. Das ist die Beta, die ist gerade kaputt. Warte. Ah, jetzt. Ah. So. Das ist das erste Foto fürs Instagram, Dingsi. So. Ja, vielleicht mache ich dann mal eine Story, wenn ich. Kann ich mal durchgehend von Potsdam nach Hause fahren? Weiß der Geier. So, gute Nacht. Gute Nacht.